Hier ist ein Hip-Hopper. Ich meine, ihr werdet wahrscheinlich noch genug Grund haben, sich euch über mich zu beschweren, aber beschwert euch jetzt nicht, dass ich hier auf diese kostbare Musik raufspreche. Der Kollege Langenfeld hat mich autorisiert, hat gesagt, kannst du rufquatschen, da wird hinten sowieso runtergeblendet. Ist sowieso scheiße, was ich hier mal spiele, die ganze Zeit, 2 Stunden lang. Quatsch ruhig rüber, macht nicht. Und da dachte ich, na, wenn er jetzt so sagt, dann... Ich hab schon mehrmals gebeten, gleich um 8 schon hier zu sein. Aber du um 8 schon hier zu sein. Dass ich hier Hip-Hop-Sendung mache? Nee, das ist so ein bisschen... Das wäre unlässig. Das wir uns mal unterhalten können. Das? Ah ja, ich mach mal schöne Hip-Hop. Naja, aber jetzt wollen wir mal nicht so tun, wa? Der nächste. Na, jetzt mal der nächste Track, Baby. Der wird einer der großen Hip-Hop-Nummern. Da hörst du mal schön zu und lässt die Ohren schlackern, Kollege Langenfeld, DJ Andy. Wann legst du wieder mal auf? Legst du eigentlich immer noch mal wieder auf? Ich find's aber toll, wenn ich Aufleger kenne. Wenn ich, oh Mann, ey, wenn dann so Leute kommen und sagen, oh Mann, da hat der und der aufgelegt. Und sag ich, na und, ey, wenn ich kenne ja Langenfeld, der legt auch immer auf. Zum Beispiel würde ich dann sagen, aber jetzt wisst du auch nicht, wa? Zum Beispiel. Jetzt würde ich mal wieder einen roten Salon auflegen, wa? Nach so einer... Naja. Klar. Das wäre eine Idee. Da fällt mir gleich ein, am Freitag ist ja volle Pulle wieder Videoschnipsel. Ich glaube, ich muss mit meinem... Worum geht's denn? Darfst du schon sagen? Nee, darf ich nicht sagen. Also, naja, dürfen darf ich. Geheimnis. Kann ich noch nicht. Das entsteht doch immer praktisch in letzter Minute. So höchste Aktualität. Ich wollte gerade sagen, Verstehst du? Also so wie die Nachrichten hier nicht gemacht werden, so werden... Freitagvormittag noch Fernsehen? Naja, nee, so nicht. Naja, ist ja sowieso bei älteren Material. Nee, aber das Problem ist ja immer ein Thema zu finden. Also das ist ja auch immer das Problem dieser Sendung hier. Da hast du ja kein Problem mit, oder? Du brauchst ja kein Thema. Ich hab noch ein Thema. Hip-Hop? Ja. Naja, so. Und dann immer wieder das, was so Neues, wird ein bisschen vorgespielt. Schöner, neuer Stoff aus Berlin. Oder so? Ja. Ein paar olle Mixtapes werden auf CD umgebrannt und dann legt man eben CD ein, hat man wieder mal eine Dreiviertelstunde Ruhe und so, oder? Noch besser, die kommen ja gleich als CD. Die kommen gleich als CD? Ja, die Mixtapes kommen als CD? Ja, ja. Oh Mann, ey, das ist aber auch, das geht auch herunter. Das ist sowieso schade, wie so schöne, interessante Medien aussterben. Kennst du noch die Laserdisc? Na klar. Super, oder? Auch ein großer Medienflop eigentlich. Hab's sowas nie gehabt. Nee, ich auch nicht. Aber jetzt könnte man eigentlich anfangen, sich damit zu beschäftigen, das zu sammeln, das haben zu wollen. Quietschende Kassetten. Das sind jetzt alle. Guck mal, sag mal. Der Computer wurde jetzt hier neu hochgefahren. Der sieht doch aus, wie wenn er eine totale Macke hat. Wahrscheinlich hat er es ja absolut virenbefallen. Beginn des Speicherabbildes. Wenn jetzt, das wäre toll, wa? Wenn jetzt mal einer hier anrufen würde, der Ahnung hätte und dem man vorlesen könnte, 80100003B28000AE-NTOSKRNL.exe und dann würde er, ja, ist doch klar. Naja. Ist jetzt so. Ach, was wollte ich machen? Ein bisschen Hip-Hop spielen. Genau, ich wollte mich mal erstmal hier begrüßen. Tag, liebe junge Frauen, sagen. Dann hier voll und dann Hip-Hop, Kinder. Hip-Hop. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hip-hop since 1980s, I think. Kurdish Desperados was his group called. And now, 20 years later, we're making the same thing. He liked to do. He loved hip-hop. He was built for hip-hop. And for you, Kurdish Desperado, we are making this for you. Kinem. Jack Chawan Bash, Wella Tilia Mukwaru, Uchavak Shash, Javidin Sor, Hey und Chawan Jer und Jor, Iro and Bekefen, the Manche Bodatinen, Guewe Badadin, the Bebla with the Mizem, Birak with the Kumu, Birak Din, Musik Abu Mali, Bodari the Kum, Chara Kabe, the Kumu, Huki the Shinem, Nava Group of Min, Kina M, Hip Hop Akurdi, Web Jam, Hey, have on the Bazan Sharbukan, where is Webrimbukum, Queenbukum, Wedimbukum, Mikrofon is Seri Wakum, Stranim and Chorwara question, the Amukwar and Chet can live Nerle Des Nether, has been Bessley, the Bard, Tidam. گو هم ساره بوس خودم یک شش پنج هفت چاره بون بین مشکم نباشه لی او پروبلما میر وفهم کر نه پروبلما ویر هیر بابا کردی درک جو کردستان عبد القادر پروداکشان دی جی کمال لوندو سردار کین ام تلیا مخوار دام دام دیگا دیگا ستیلو ازارو کم از دینم گونه خود دخورینم کسک نکاری ستوب Kurdish hip hop. Sarash swet sociale tazi dikin a perpere destino nu kef dikin. Kurdish lik daftara din visin le ef defter kas na khuin. Qimata alkohol gara ku zanib. Kurdish desperado bevel yak rabin. Dano qahwe se qada chay va dukhum bevla qod kolum sim bele qo badidim. Estu dikim sar chav polisa. Ya bedavim kuchika kachik geshtik dum badidim. Jbo mi dukhazim. Eftish gara ku zanib. Mobil telefon am le dikhu. Uf amelojik chwash. Jigali kurdi dibejim. Kine am him dinum him gejin. بسری به خودی و به خوینن ای ساکو خان هلا کهوه جون جلو هلا وی جون جلو ای بابا کردی دیرکشن کردستان عبد القادر پروداکشن دی جی کمال لوندو سردار کین ام تلیا مخوار دام دام دیگا دیگا ستیلو ازارو کم از دینم گونه خود دخورینم کسک نگر ایستو کردیش هیپ هاپ یار بکر قامشلو Lemani, Duho, Dersin, Halepçe, Muhabbat, Verdin, Agri. Kine, Hir Baba Kurdi, Direkşi Kurdistan, Abdülkadir, Production, DJ Kemal, Lewandu Serdar, Kine Em, Tilya Mukhwar, Dam Dam, Diga Diga Stilo, Ezarok Meddinim, Bune Khadukurinim, Kesek Nikar Istop. Genau so sieht das. Oh Mann, genau so sieht das aus. Ah, ach, das ist ja mein Lieblings. Jetzt schon so. Die letzten Jahre eigentlich höre ich das praktisch nur noch. Das, so viel Musik. Ich habe aber noch mal den Ehrgeiz. Das werden wir hier wahrscheinlich nicht schaffen. Diesen 74-Minuten-Track durchlaufen zu lassen, ohne dass ich darüber quatsche, quasi quatschen muss, weil der hier eine Quatschsendung ist. Aber nicht so as you think, ist heute wieder mal ein bisschen, a little bit anders, wie die letzten zwei, drei Male schon anders war. Der Adrenalinspiegel, was die junge männliche Zuhörerschaft betrifft, dürfte wieder steigen, wenn ich denn hier angedeutet habe, dass nächsten Freitag, jetzt am Freitag, folgenden Freitag um 21 Uhr an der Volksbühne, schickt wieder Videoschnipsel und wir machen es so wie Aufmerksamkeitstestartig, so wie beim letzten Mal. Wer nach 0 Uhr, beziehungsweise nach 24 Uhr, als erstes das Stichwort Videoschnipsel sagt, hat schon eine Karte gewonnen und ab da kann man dann praktisch hier anrufen und die darauffolgenden neuen jungen Menschen haben dann die Chance, eine Karte für folgenden Freitag. Was ist das für ein Datum? Ich weiß es gar nicht. 25 oder irgendwo? Naja, ist ja. Freitag, 21 Uhr, Volksbühne, Videoschnipsel-Vortrag zu gewinnen. Ansonsten würde ich ja heute gerne wieder, einfach um mal zu einer anderen Form von Zivilität, was die Gesprächsführung betrifft, was den Tonfall betrifft, um aus dieser Situation rauszukommen, mich hier immer Grundschulhausmeistermäßig über jung pubertierendes, männlich sein wollendes Volk aufregen zu müssen, würde ich sagen, Kinder, wir machen heute wieder mal Ladies Talk, oder? Naja, oder sagen wir auch Girls Talk. So Mädchengeschnatter. Würde ich mir, das ist ja das Schöne, wenn man dann hier so im Radio steht als Moderator. dass man dann eben einfach, boah, zack, hier so ein stalinistischer Federstrich und UKs, wumm, und schon hat man nur noch perlende Frauenstimmen im Ohr. Ist doch toll, oder? Das ist ein schicker Moderator sein. Kinder, das schafft ihr nicht, das schafft ihr nicht, da müsst ihr euch schon mal ganz groß Mühe geben. Andererseits ist natürlich die Voraussetzung, eine Garantie, gibt's dafür ja auch nicht, dass mir hier perlende Mädchenstimmen ums Ohr zwitschern. Eine Voraussetzung dafür ist, dass die blöden Weiber dann hier aber bitte auch mal anrufen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, Mädels, damit ihr noch ein bisschen Zeit habt, würde ich ganz gerne noch mal so eine Jungs-Nummer hier, so eine quasi Jungs-Musik-Geschichten-Dings erstmal spielen, dass man sich so ein bisschen irgendwie rinbeamen kann. Ansonsten, weil so ein Thema sein soll, dieses Girls Talk hier. Ladies Talk. Grandmas Talk. Fregatten Talk. Tucken Talk. Was das sein soll, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich hätte ja gerne eher praktisch, dass man als zuhörender Mann erstens was lernt und als zuhörende Frau Sachen sagen kann, die man sonst nicht sagen kann, weil eben die Männer wie immer ins Wort fallen. Ich würde mir da Mühe geben, euch nicht ins Wort zu fallen. Also es wäre schon, sagen wir mal, ganz schick, wenn wir uns irgendwie auf so ein reelles Thema einigen könnten, vielleicht so unterhalb, überhalb der Ebene von Anbaggern anmachen, wobei das ja wahrscheinlich auch doch ein immer wieder nicht gründlich ausgeleuchteter Bereich der zwischenmenschlichen, zwischengeschlechtlichen Beziehungen ist. Aber vielleicht so, dass mal Frauen, Mädels, ihr müsst ja anrufen, Frauen sagen, was so die Bereiche sind, in denen Männer sie einfach nicht verstehen oder vielleicht auch nicht verstehen können oder nur nicht verstehen, weil sie Folgendes nicht wissen. Und das Folgende müsste dann von euch zugeliefert werden. Ich will hier vielleicht nochmal die Girls Talk Nummer, die Fregatten Ladies Gouvernanten Talk Nummer durchsagen. Notiert euch die schönen Mädchen, Mädels, Frauen, Weiber, Ziegen, Hühner, wie man eben so angesprochen wird als Frau. Und dann können wir, sagen wir mal, nach der folgenden Musik, können wir dann langsam anfangen, so ein bisschen rumzuquatschen hier. Einverstanden? Einverstanden. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Ich war seit fast 8 Stunden schon auf der Autobahn, war ganz kurz vor meinem Ziel und hielt mich mächtig ran. Die Sonne, sie stand schon sehr tief, als ich zur Ausfahrt kam. Der Diesel dröhnte neben mir, mein Funkgerät war an, als daraus die Stimme eines kleinen Jungen kam. Er sagte nur: Kanal 1-4, ist hier irgendwer? Wenn, dann ruf mich doch zurück und sprich mit Teddybär. Bis zur Stadt war es nicht mehr weit. Ich kam ganz gut voran. Ich nahm das Mikro in die Hand und sagte ganz spontan: Hey, ich rufe, Teddybär. Wo ist der junge Mann? Ich bin auf deiner Welle. Kannst du mich verstehen? Es wurde still auf dem Kanal. Ich wollte schon weiterdrehen. Da fragte mich der Junge, Fahrer, bist du auch noch dran? Ich sagte ja. Da fing er mir zu erzählen an. Jeden Tag von früh bis spät schalte ich den Kasten ein. Sitz im Rollstuhl, kann nicht gehen und bin hier ganz allein. Und meine Mutter arbeitet. Sie sagt, das muss so sein. Denn Daddy starb vor einem Jahr auf dieser Autobahn. Er war ein Fahrer, so wie du, bis er dann nicht mehr kam. Sie sagt mir oft, wir schaffen es und tut, als wenn nichts wär. Doch jede Nacht höre ich sie weinen. Ich weiß, sie hat sehr schwer. Und während er so redete, da fiel es mir doch auf, kein anderer war zu dieser Zeit auf Kanal 14 drauf. Er sagte, dieses Funkgerät von Daddy gehört jetzt mir. Es ist der schönste Zeitvertreib mit einem so wie dir. Auch Daddy sprach von unterwegs, mit mir genauso wie jetzt du. Und eines Tages sagte er, mein Junge, hör mir zu, einmal, da nehme ich dich mit raus. Doch leider wurde nichts mehr draus. Ich hörte die Enttäuschung, die aus diesen Worten klang. Ich war längst stehen geblieben, das packte mich doch an. All das ging mir zu Herzen, ich pfiff auf Job und Zeit, denn alle konnten warten, nur dieser Junge nicht, tut mir leid. Ich sagte, Teddybär, wo wohnst du, wo liegt deine Station? Was ich zu tun hatte, das wusste ich längst schon. Nur dieser kleine Funker, der ahnte nichts davon. Er gab mir die Adresse, sagte, lebe wohl und irgendwann vielleicht bist du wieder hier, dann wäre es schön, wenn mich dein Ruf erreicht. Dann war es still und ich gab Gas mit 80 in die Stadt. Die letzte Kurve, ich war da. Ich glaubte nicht, was ich da sah. Da standen 18 LKWs. Ich war den Tränen nah. Sie hatten alles mitgehört und fuhren ihn hin und her. Ja, einer nach dem anderen fuhr eine Runde mit Teddybär. 18 Mal die Straße runter und 18 Mal auch rauf. Ich war ganz als letzter dran und trug ihn auch wieder hinauf. Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das so restlos glücklich war. Und seine Augen strahlten, es war einfach wunderbar. Er sagte, Fahrer, glaube mir, das war eine Schau. Ich fang dich wieder einmal ein, das weiß ich ganz genau. Und er hielt meine Hand, die ganze Zeit schon. Ich schluckte und sagte, ist schon gut, mein Sohn. Dann fuhr ich los und mein Gerät, das war noch auf Empfang, als auf einmal die Stimme einer Frau erklang. Sie sagte, und man merkte es, das Sprechen fiel ihr schwer, hier ist der Kanal 1-4, hier spricht Mutter Teddybär. Den schönsten Tag in seinem Leben habt ihr meinem Kind gegeben. Niemals mehr kann ich vergessen, wie ihr zu meinem Jungen wart. Ich danke euch und allzeit gute Fahrt. Mädels, ist mir schon klar, dass es ein bisschen auf eine schweinöse Weise tricky ist, hier so eine Musik zu spielen und damit anzudeuten, hey Girls, let me be your teddy bear und ich finde auch Kinder ganz süß und so. Naja, egal, irgendwie muss man ja zu seinen Anruferinnen kommen, oder? Also, heute hier, Ladies oder Girls Talk. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hallo! Hallo? Hallo! Hallo, hier ist Joanna. Hallo Diana. Joanna. Ja. Naja, ist doch eher Girls Talk, oder? Ja. Und ich höre mich doch ziemlich weiblich an, oder? Ja. Ja, ich sage Girls Talk im Gegensatz zu Ladies Talk. Ja, na und? Na und? Joanna, wie alt bist du denn? Ich bin, muss ich das verraten? Ja, 14. Nein, wie 12, alt bist du? 13, 16. Ich bin 15. 15. Ja. 15, gut. Sag mal, halt mal als, ach so, naja, ich weiß jetzt ja, ob ich jetzt hier gleich wieder so macho-mäßig mein Thema praktisch durchpeitsche oder ob ich nicht vielleicht doch lieber stärker eben auch ein bisschen sensibler sein sollte und mich ein bisschen zurücknehmen und so und sagen, ey, Mädchen, worüber würdet ihr denn gerne mal reden in so einem kompletten Girls-Talk? Wer hustet denn am Hintergrund? Hast du im Hintergrund gehustet? Ja, das ist meine schwere Bronchitis. Ach, deine schwere Bronchitis hustet im Hintergrund und du redest vorne. Das ist aber rührend, Joanna. Ja, ich kann. Ach, deine beste Freundin ist deine, ist eine schwere Bronchitis oder wie? Korrekt. Super. So. Was denkst du denn? Darf ich mal ganz kurz was sagen? Ja, sag mal. Bevor du jetzt die weltbewegende Frage stellst, darf ich eine ganz kleine Frage an dich richten? Mhm. Da wir die ganz Ersten sind und ganz lieb und noch ganz klein sind, ja. Kannst du uns vielleicht so Videoschnipsel-Tickets schenken? Nee. Warum denn? So geht's nicht, weil echt fair zugeht. Ab 0 Uhr müsst ihr bloß hier anrufen, 70 97 11. Wenn ihr Punkt nach 0 Uhr anruft im Videoschnipsel, sagt, schwupp, habt ihr gewonnen. Und du kannst jetzt keine Ausnahme machen. Warum denn? Ich bin nein, so lieb. Na geht, ja, ich bin ja auch so lieb. Aber ich muss doch allen gegenüber gleich lieb sein. Okay, sonst ruft doch die nächste an und sagt, was? Genau, um 0 Uhr. So, und jetzt wollen wir mal reden, wie sieht denn hier nun ein Girls Talk aus? Oder wie könnte denn ein Girls Talk aussehen? Oder wie sollte denn ein Girls Talk aussehen? Wovon könnte, sollte, müsste der denn handeln? Mädchen können über alles reden. Genau, und darüber. Ja, worüber wollen wir denn reden? Oder worüber sollte denn hier heute geredet werden, wenn es denn ein richtiger Girls-Mädchen-Talk werden soll? Naja, das, worüber Mädchen am meisten reden, sind ja wohl Jungs, nämlich. Genau. Aber worüber kann man denn da reden, wenn man jetzt nicht über konkrete Jungs redet? Über die allgemeine Dummheit von Jungs? Über die allgemeine Dummheit von Jungs? Naja, da ist wahrscheinlich schnell große Einigung zu erzielen, aber so richtig viel klüger sind wir danach auch nicht, oder? Naja, aber worin aber besteht, Jungs sind ja auch nicht. Worin besteht denn aus deiner Sicht? Sagen wir mal, die grandiose Dummheit von Jungs, so grundsätzlich. Naja, ich würde sagen, alle in, nur das Gang, eine. In ihrer Stimme, in ihrem Auftreten. Naja, aber Gang ist doch nicht dumm und Stimme ist doch nicht von vornherein dumm. Es gibt Jungs, in deren Gang kann man auch ihren Intellekt erschließen. Und du meinst, man kann am Gang? Wieso denn? Na, aber es muss doch gewissermaßen auch so Passgänger geben, die die Arme gewissermaßen in der Beinbewegung mitnehmen. Kennst du diese Jungs, die Hosen tragen, die bis unter die Knickchen bis reichen? Die bis unter die Knie. Ach, so eine halblang so. Naja, so und. Also nicht kurze Hose, aber auch nicht lange Hose. Aber auch nicht zu kurze Hose, sondern so auf so eine ganz unglückliche Weise in der Mitte. Na, sind die Leute, die sich Hip-Hopper schimpfen? Die sind nicht unbedingt Hip-Hopper. Also sag mal, diese Wadenentblößer sind ja, glaube ich, nochmal eine ganz spezifische Kategorie von Mann. Ich meine aber die, wo die Gürtelschnalle noch unter. Die Gürtelschnalle, ach so, ja, also wo so, naja, gut, wo man so die Hälfte des Hinterns sieht, aber wollen Sie mal nicht vormachen. Genau, denn? Das meine ich. Naja, aber das kann doch durchaus auch ein attraktiver Anblick sein, das oder? Kann kein attraktiver Anblick oder bist du jetzt, sein. Seid ihr jetzt noch so weit weg von allen sexuellen Regungen? Woher willst du das dann? Naja, ich frage doch, ich habe nicht gesagt, dass ich das weiß, ich frage ja nur. Seid dazu ihr noch so weit? Keinen Kommentar geben. Dazu möchte ich hier noch keinen Kommentar. Aber ihr seid nicht in der Lage, das, was man einen männlichen Knackarsch nennt, zu würdigen? Den sieht man ja nicht in so einer Hose. Also zu würdigen schon. Naja. Wenn der Gürtel dann auf Kniehöhe rutscht, dann sieht man schon mehr, also unter Umständen deutlich mehr, als man sehen möchte. Aber sehen sieht man es schon, oder? Aber naja, so ein netter Anblick ist es nicht. Na, kommt doch auf den Anblick drauf an. Wenn es ein netter Anblick ist, ist es ein netter Anblick. Wenn nicht, dann nicht. Das ist wahr, aber bei 75% aller Jungs... Ja, aber ihr müsst euch auf die 25% konzentrieren. Also jetzt gewissermaßen ein bisschen optimismusorientiert sollte man dann doch schon sein, finde ich. Das ist schwer. Joanna. Ach, noch völlig unbeleckt von so gewissermaßen... Boah, Blutaufwallungen? Wenn Jungs so... Engelsgleich durchs Zimmer gehen? Ja, na, bei ganz das bestimmten ist so schön. Jungs schon, aber ja. Bei diesen Baggy-Hosen tragenden möchte gar na, nicht. Naja, naja, gut. Okay, dann will ich das so erstmal zur Kenntnis nehmen. Joanna und liebe schwere Bronchitis, ich danke euch für euren Anruf, ja? Okay. Okay, verabschiedet sich die Bronchitis. Was ist denn hier los? So, jetzt, nee, ja, mein Schatz, aber, will nicht verschwinden hier. Naja, gut, kann man ohne nicht machen. Dann machen wir jetzt erstmal hier nochmal eine ranschmeichelnde, an Mädchenherzen sich ranschmeicheln sollende Musik. Dann kommt ein Fritz Kurzinfo und dann geht's weiter unter dieser Telefonnummer hier heute, wie schon in den letzten zwei Sendungen, einfach um gewissermaßen für den Einzug eines gewissen, Wiedereinzug eines gewissen Maßes an Zivilität zu sorgen, dürfen heute hier nur Frauen, Mädchen anrufen, Ladies, Damen, Gouvernanten. Und ich wäre sogar bereit, mir von denen ein Thema diktieren zu lassen. Wäre also, wir müssten es wahrscheinlich so ein bisschen erörtern, ob es denn ein Thema ist, worüber Frauen wirklich reden können, reden wollen. Und ein Thema ist, dass, wenn dann darüber geredet wird, Frauen auch hören wollen. Wenn das aber der Fall sein sollte, dann sollten alle sich qualifiziert dünkenden Frauen hier diese Telefonnummer anrufen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Weil es vermutlich nicht so easy ist, nach einer Hip-Hop-Sendung eine Mädchensendung zu machen. Naja, aber ich scheue doch die Herausforderung nicht. Hier ist nochmal Cosmic Anton. Cosmic Anton, der Song ist zu finden unter www.cosmic-anton.de. Cosmic wird vorne und hinten mit C geschrieben übrigens. Wenn Fritz im Berliner Kabel, dann 89,85. 89,85. Fritz Info. Eieiei, wenn das der Chef hört, 22 Uhr und 35. Das Wetter in der Nacht erwartet uns viele Wolken. Im Osten Brandenburgs kann es einzelne Schneeschauer geben. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 2 und minus 5 Grad. Morgen bleibt es erstmal wolkig. Ab und zu kann es wieder leichte Schneeschauer geben. Im Laufe des Tages zeigt sich dann auch mal die Sonne. Die Temperaturen steigen auf minus 3 bis minus 1 Grad. Und jetzt die Meldung mit Mario Bartsch. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Gerster, gerät immer mehr unter Druck. Mehrere Zeitungen berichten von neuen Vorwürfen. Es seien 3 weitere Beraterverträge aufgetaucht, die auch ohne Ausschreibung vergeben worden seien. Brandenburgs Landeschef Platzek hat erste Konsequenzen aus der sogenannten Trennungsgeldaffäre gezogen. In der nächsten Zeit sollen sämtliche Trennungsgeldzahlungen innerhalb der Verwaltung überprüft werden. Platzek reagiert damit auf Unregelmäßigkeiten im Justizministerium. In Algerien hat es eine schwere Explosion in einer Gasflüssigkeitsanlage gegeben. Dabei sind mindestens 27 Menschen getötet und mehr als 70 weitere verletzt worden. Das meldet ein französischer Radiosender. Ursache der Explosion könnte ersten Ermittlungen zufolge ein defekter Heizkessel gewesen sein. Die norwegischen Behörden haben die Suche nach Überlebenden des Frachterunglücks aufgegeben. Bei dem Unfall starben 18 Menschen, 12 Seeleute haben das Unglück überlebt. Warum der Frachter kenterte, ist noch unklar. Der Verkehr auf Fritz mit keinen aktuellen Meldungen, aber auf den Straßen in Berlin und Brandenburg kann es durch überfrierende Nässe teilweise gefährlich glatt sein. Fahrt bitte entsprechend vorsichtig. Gute Fahrt. Wosch, die Medienhure kehrt zurück. So heißt sein neues Bühnenprogramm. Und damit ist Tommy wieder auf Tour in Berlin und Brandenburg. Habe ich natürlich die Zeit nicht ungenutzt gelassen und an meinen Schwächen gearbeitet. Die sind jetzt noch schwächer. Wosch, die Medienhure kehrt zurück. Mehr Infos und alle Termine unter fritz.de. Tommy Wosch live on stage. Naja. Und im Radio. Fritz. Go ahead. I want to get into it, man, you know. Go ahead. Like a sex machine, man. Go ahead. Moving, doing it, you know. Go ahead. Can I count it on? Go ahead, go ahead. 1, 2, 3, 4. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Wait a minute. Shake your arm. Then use your charm. Stay on the scene. Like a sex machine. You've got to have the feeling. Short your bone. Get it together. Right on, right on. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Go ahead, take him to the bridge. Take him onto the bridge. Take him to the bridge. Take him to the bridge. Hit me now. Come on. Get up. Get on up. Get. Go ahead. Das hier von den Flying Lizards eine schon etwas unterkühlte Variante ist, denkt man doch, was mag James Brown geritten haben als Mann von sich zu behaupten, dass er eine Sexmaschine sei. So! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Der Jungen, wenn ich mal groß bin, der kriegt der Mann-Typen überdrüssig, machen wir heute hier im Sprechfunk Ladies Talk. Also zu Wort kommen nur Frauen, Mädels, Damen, Weiber, die hier unter dieser Telefonnummer anrufen können. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Das hat mehrere Gründe. Einerseits gehe ich davon aus, dass die Gespräche dadurch deutlich intelligenter werden. Zweitens ist es natürlich auch so, wie der alte Mao sich immer hat junge Mädchen zuführen lassen. Denke ich, ist es vielleicht auch eine bestimmte Form von Frischzellenkur, die ich hier betreibe und die der RBB bezahlen muss. Das ist super. Die Telefonnummer ist gesagt, wir müssen jetzt erstmal, Mädels, wir müssen jetzt hier erstmal ein Thema finden. Die arme Jessica. Die hängt schon ewig in der Leitung. Hallo Jessica? Hallo Jessica? Hallo Jessica? Ja? Ja, du bist doch da! Supi! Ja. Ach Mann, dass junge Frauen so geduldig sind. Ja, ja. Hätte ich ja wirklich nicht gedacht. Wie lange hast du das längste Mal auf einen Typen gewartet, mit dem du verabredet warst und den du nicht so gut kanntest? Na also, Typen sind eher pünktlicher. Typen also, sind, ja, deswegen, ach so. Minuten gewartet. Ah, echt, Typen sind eher pünktlicher? Meine beste Freundin, die kommt immer eine Stunde zu spät. Ah ja, naja, gut, beste Freundinnen. Nee, ich meinte ja eher so, sagen wir mal, so beim, gewissermaßen beim zweiten, nach dem Kennenlernen, beim zweiten Treffen, so. Gab's da schon so unliebsame Warteerfahrungen? Bei dir noch nicht? Nee, eigentlich nicht. Schade! Also ansonsten, ey, wenn du eine andere beste Freundin brauchst, ich bin auch extrem unpünktlich. Jessica, worüber sollten wir denn hier heute reden, wenn es schon wirklich ein Ladies Talk wird? Also ich rede über alles, also mit meiner besten Freundin. Ja, nee, du bin ich ja leider nicht deine beste Freundin. Wir müssen jetzt schon versuchen, uns auf so ein Thema zu einigen, was, sagen wir, wo man sagt, darüber sollten endlich mal Frauen im Radio diskutieren. Das würde mich interessieren, oder? Das ist ein Rätsel, was mich beschäftigt, wo ich vernünftige Antworten wahrscheinlich nur von Frauen bekommen kann. Ich denke mal, dieses Thema, dass die meisten sagen ja, Frauen sind ziemlich zickig. Aber ich kenne viele Jungs, die auch ziemlich zickig sind, also meistens schlimmer als Frauen. Das sind ziemlich komische. Ja, du meinst ja gewissermaßen eher die Frage, sind Frauen wirklich zickig oder nicht? Genau. Aber die Antwort ist bei dir klar, nee, nicht. Na, es kommt drauf an. Ja. Also es gibt viele Mädchen, die zickig sind, aber ich habe auch schon Jungs erlebt, die sind tausendmal schlimmer. Die fühlen sich dann wirklich auf wie irgend so eine Tratsche oder so. Ja, stimmt. Also du meinst, du sagst, Zickigkeit ist jetzt nicht ein spezifisches Geschlechtsmerkmal. Genau. Wo man sagen kann, wenn jetzt jemand in einer schwarzen Kiste sitzt, man weiß nicht, ob es Mann oder Frau ist, man hört aber Zickigkeit herausschallen, könnte man sich sicher sein, ist ein Mann oder ist eine Frau, sondern ist unklar. Ja, genau, ist unklar. Genau. Hast du denn, es gibt doch immer so Thesen, dass Männer Frauen nicht verstehen können. Ja, genau. Das ist eine These, der du zustimmen würdest. Es kommt immer darauf an. Also ich kenne Leute, die verstehen die Mädels und es gibt welche, die stehen nur da, hä? Aber denkst du, gibt es einen Bereich, der dem männlichen Verständnis grundsätzlich verschlossen ist? Das wäre eine Frage, die mich interessieren würde. Ich glaube schon. Manche sind bestimmt so im Bereich. Nee, aber ihr habt so, sagen wir mal, eine Fragestellung oder so eine Sehnsucht oder ein Träumen oder ein Denken von Frauen, das Männer einfach nicht kapieren können. Ja, bestimmt. Ja, die Frage wäre, welcher Bereich ist das? Denke ja, mal so, ja, bestimmt. Frauen verstehen die meisten nicht. Wobei, mit Gefühlen ist es ja sowieso schwierig, oder? Die kann man ja immer so schwer erzählen. Das ist ja wie, wenn man Musik nacherzählen will, oder? Ja, schon, aber wenn man sie dann ausgedrückt hat, dann verstehen es die meisten nicht. Welches Gefühl hast du denn neulich mal einem Mann gegenüber ausdrücken wollen, das er dann nicht verstanden hat? Ja, zum Beispiel, dass man sich schlecht fühlt. Dann erklärt man das und die Person versteht es nicht. Die versteht Aber schlecht fühlen ist doch irgendwie, das kann man doch leicht nachvollziehen, oder? Also da jetzt Frauen vielleicht aus anderen Gründen oder in anderen Situationen schlecht als Männern, aber wenn man sagt, mir jetzt schlecht, dann sollte man, also dann muss der Typ ja schon doch ein bisschen sein, dass er nicht kapiert. Ich glaube, der ist auch ziemlich so gewesen. Ach so, du hast es dann mit so einem Vollstulle... Naja, so schlimm ist er nicht, aber der versteht mich eben überhaupt nicht. Ach so, und du willst aber, dass er dich versteht? Ja, ich fände es schon schön, wenn er wenigstens ein bisschen was davon versteht, was ich sage. Ach so, in welcher Beziehung stehst du denn zu ihm, dass du so ein Interesse daran hast, dass er dich versteht? Na, ich bin mit ihm befreundet. Befreundet? Ja. Kann man denn mit jemandem befreundet sein, der ihn nicht versteht? Ja, kann man schon. Also ach echt? Wenigstens ansatzweise versteht das, aber dann, wenn man dann so ein bisschen ernster wird, versteht das absolut nicht. Weil der so unernst ist. Ja, genau. Aha, aber du also ein bisschen genauer eingrenzen, was er nicht versteht und was vielleicht seinem Männersein geschuldet ist, kannst du jetzt nicht, oder doch? Na, vielleicht, wenn ich ihm irgendwas erzähle, dann versteht er das nicht, warum. Warum du ihm was erzählst? Ja, und dann geht er zocken. Was geht er denn? Zocken, na hier am Computer, im Internet spielen. Ach so, Ist immer toll, in der Unterhaltung, dann haut er einfach ab und geht zocken. Gut, na so sind Männer. Jessica, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, gern geschehen. Okay, tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir hier Jana. Hallo Jana. Hallo. Hallo. So, Jana, wie alt bist du? 25. No? Da bist du, da sind wir dann schon bei Ladies Talk jetzt, oder? Oh, naja, ich glaube das. Oder Girls Talk noch? Was? Oder ist es noch Girls Talk? Nee, naja, nein. Ladies aber auch nicht, also Ladies auch nicht? Nee, vielleicht Frauen ist schon besser, dann Frau. Kann ich schon eher was an. Also gewissermaßen so alle Damenhafte geht ihr eher ab. Ja, ich denke. Du bist jemand, der in Trainingshosen im Sandkasten rumtrollert und den Jungs die Schippe wegnimmt. Nicht so unbedingt. Also zu Hause trage ich immer nur Turbohosen. Turbohosen? Was sind denn Turbohosen? Naja, Turbohosen sind die Hosen, die man anzieht, oder die ich anziehe, wenn ich so... Also das kommt eigentlich von meiner Mutter. Bei meiner Mutter gab es immer für uns Turbesachen und gute Sachen, ne? Ach so. Ja, und die Turbesachen. Ach, Turbe, ich hab Turbo verstanden. Nee, du. Turbesachen. Ja. Tobst du denn rum, wenn du alleine zu Hause bist? Ich bin ja selten alleine zu Hause, aber... Wenn, dann tobst du. Und zu Zeiten tobe ich dann auch, ja. Ach echt? Nee, aber so, Trainingshosen sind es nicht, das sind eher... Die Hosen, die ich dann draußen nicht mehr anziehen will, weil sie ausgebeulte Knie haben und so weiter und so weiter. Aber die eben ausgesprochen bequem sind. Ja, aber vor denen du ungern vor Männern gesehen würdest. Mit denen du ungern vor Männern gesehen würdest. Nee, ich glaube, mit denen ich ungern vor Frauen gesehen würde. Ach so, echt? Naja. Ach, da ist dann gewissermaßen der kritische Blick einer Frau ist vernichtender als das sich angewiderte Wegdrehen eines Mannes. Naja, es hat sich bei mir noch kein Mann angewidert weggedreht. Aber kritische Blicke von Frauen habe ich doch schon oft gespürt. Ja. Ja. Und aber da findest du dann keinen Trost darin, dass Männer es nicht vermögen, sich von dir angewidert abzuwenden? Hm? Also dann kränken dich Frauen, kritische Frauenblicke doch stärker, als dir gewissermaßen die begehrenden Blicke von Männern Trost spenden können. Das würde ich gar nicht miteinander vergleichen. Ah ja. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit, ist mir aufgefallen, so in dem Alter von 16, 17 ja. Ging es ja dann so, oder 15 hat schon angefangen, Unterwäsche sich zu kaufen, ne? Also so feine Unterwäsche, die ja. Nach was anderem aussieht. Und ich habe sie zum Beispiel nicht gekauft, um dann den eventuell mal erscheinenden Jüngling damit zu beeindrucken, sondern um in der Umkleidekabine der Mädels im Sport- oder Schwimmunterricht einfach auch eine gute Figur zu machen. Ah ja, und unterscheiden sich die Sachen, mit denen man in der Umkleidekabine vor Mädchen eine gute Figur macht und mit denen man andererseits vielleicht Männer beeindrucken kann? Sind das unterschiedliche Sachen oder sind die eigentlich identisch? Nee, sie sind unterschiedlich. Ach echt? Weil, naja, weil die Männer, die ich trachte zu beeindrucken, ja, mich schon lieber nackt sehen, ne? Also das ist, das spielt im Prinzip die Wäsche ja keine Rolle mehr. Ne, genau. Ach so, ja, sind das jetzt gewissermaßen so Kulturbanausen? Naja. Du weißt aber, dass, sagen wir mal, der Reiz auch durchaus in der Verhüllung besteht. Das ist schon möglich, aber ob das ein Kulturbanausen sind, ist vielleicht eine andere Kultur. Oder Erotik ist ja nicht Scheinwerfer oder Lampe aus, sondern so ein Muschelbubu. Das kann ja aber auch nackig sein. Nackig könntest du immer noch Muschelbubu. Naja, ich meinte das jetzt gewissermaßen lichttechnisch auf Bekleidung umgemünzt. Also nicht nackig und nicht im Panzer, sondern so, also gewissermaßen. Wobei, es gibt ja bestimmte, dann so, sagen wir mal, gerade im Bereich der Reizwäsche, Klamotten, in denen man nackig da aussieht, als wenn man nackig ist. Das ist richtig, das ist wohl wahr, aber das muss er ja dann so selber wissen. Ich war zum Beispiel, hatte das vor mir, eben ein BH zu kaufen, weil ich dachte, es wäre mal wieder Zeit, BH zu tragen. Ja. Und dann bin ich glücklicherweise... Weil du sonst keine BHs trägst. Ich habe eine ganze Zeit keine getragen. Man, ja, dachte ich, jetzt wird Winter, naja, und so. Ja. Und jedenfalls bin ich dann ins Bekleid, also in so ein Wäschegeschäft gegangen in Eberswalde. Ja. In wo? In Eberswalde. In Eberswalde ins Wäschegeschäft. Jedenfalls wollte ich eigentlich auch gleich wieder rückwärts rausgehen, weil mich dann pinkfarbene Push-Ups und so weiter sofort trafen. Und da dachte ich mir, ich ziehe ja vieles an, aber sowas bestimmt nicht. Glücklicherweise war die Annette dabei und dann hat sie mich da durchgezerrt und gleich was Richtiges gefunden, wo ich dachte, Push-Up muss ja nicht sein. Ne? Weil du auch ein bisschen Angst hattest, dass die Kerle blind werden könnte, wenn du einen pinkfarbenen Push-Up anhast. Naja, vor allen Dingen würde ich dann blind werden vom Spiegel, ne? Ach so, ja, das ist ja noch schlimmer. Ja, ja. Da sieht man ja nicht mehr, mit wem man sich einlässt. So, Jana. Ja. Zwei Fragen. Erstens nach deinem, ob du einen Themenvorschlag hast und dann doch die Frage, die zumindest mich interessiert, die ich jetzt hier aber nicht so herrisch behaupten will. Als erstes die Frage, gibt's so Bereiche, wo du denkst, dass Männer Frauen nicht verstehen können? Oder ist das alles eine Frage des guten Willens? Nee, ich denke, es gibt Bereiche, wo Männer Frauen nicht verstehen können. Und ein Bereich ist vielleicht auch gerade dieses Zickigsein. Also, weil ich viele Frauen und ja auch mich dann selber kenne, die durchaus eine gewisse Art von Empfindlichkeit haben, die sich dann auch als zickig übersetzen lässt, wo ein Mann nur daneben steht und denkt, was hat sie bloß? Ja, was hat sie dann? Das ist zum Beispiel, wenn der Mann nicht das sagt, was die Frau hören möchte. In welchen Situationen passiert denn das? Ich glaube, Frauen sind da vielleicht ein bisschen komplizierter oder verklausulierter, wenn sie dann, oder wenn ich zum Beispiel vorm Kühlschrank stehe und denke, ach, ich will ja eigentlich nichts essen wegen der Figur, aber ach, eigentlich, ich will ja nichts essen und will doch was essen und dann entweder gar keine Bemerkung von meinem Mann kommt, das ist auch nicht richtig. Ja. Oder dann so wie, ach, mach doch nichts, ne? Das ist aber auch nicht so richtig richtig. Aber so richtig richtig kann er da eigentlich nichts sagen. Na? Ja. Sei denn, er weiß genau... Aber das hindert dich nicht daran, dann trotzdem zickig zu sein. Trotzdem du weißt, dass er machen kann, was er will, es ist falsch. Naja, mittlerweile habe ich ja dazugelernt. Und sag mir dann, naja, was will ich denn nun eigentlich, ne? Aber so eine Grundzickigkeit in dieser Situation, die entsteht dann schon. Da muss ich selber gucken, dass ich die ein bisschen runterschlucke und sage, Mensch, Jan, jetzt hab dich nicht so. Ja, und gibt's denn da irgendwas, was man als Mann machen könnte aus da, oder was jetzt zumindest, wenn du dann ratlos vorm Kühlschrank stehst, wie dein Mann oder Freund dann die Situation doch möglicherweise noch retten könnte? Naja, ich glaube, das ist ja nicht nur die Sache vom Mann. Das ist immer sehr einfach zu sagen, der Mann sollte das nur machen. Sondern wenn ich merke, dass ich zickig werde, ja, und er merkt das ja dann auch, dann, wenn ich wirklich daran was ändern will, dann sage ich, warum ich jetzt zickig werde. Aber wenn du jetzt einen Mann beraten müsstest, der mit einer Frau zu tun hat, die um ihre Zickigkeit nicht weiß, was würdest du ihm dann raten, was er dann machen soll? Naja, entweder sie ganz offensiv darauf ansprechen. Warum bist du jetzt so zickig? Na, aber das hilft doch überhaupt nicht, oder? Nee, nicht. Warum bist du jetzt so zickig? Ich glaube, das Wort zickig macht schon vieles kaputt. Oh, ja. Sondern, was ist denn los? Ich merke doch, dass da irgendwas nicht stimmt. So. Ach so, echt? Und in den Arm nehmen und so, das hilft, meinst du? Naja, in den Arm nehmen, das ist dann vielleicht schon wieder zu nah. Wow. Also einfach in den Arm nehmen ist Gott, ja dann... Oh Gott. So, man drückt das weg im wahrsten Sinne des Wortes. Ey, Frauen sind echt schwerer zu bedienen als Videorekorder, oder? Das sind ja Frauen von sich selber auch. Insofern macht das nichts. Ja, ja. Ja. Und dann was machst du denn eigentlich, Jana? Ich studiere. Was studierst du denn? In Eberswalde Forstwirtschaft. Forstwirtschaft? Mhm. Ach so, dann bist du ja, oder vielleicht bist du dann in gewisser Weise doch besonders berufen. Gibt's denn, wenn ich jetzt schon den Vergleich mit Videorekorder angebracht habe, gibt's denn, sagen wir mal, Gebrauchsanweisungen für Frauen, wo du denkst, also sagen wir jetzt zum Beispiel Bücher oder Filme, wo man, also jetzt nicht irgendwie hier anfassen und da ziehen und so, sondern... Also ich habe ja die Vorstellung davon, dass es bestimmte Typen und Kategorien von Menschen gibt und dass jeder in so eine Kategorie irgendwie reingehört, mehr oder weniger. Ach echt? In welche Kategorie hörst du? Du, ich weiß es nicht. Ich habe noch niemanden gefunden, der meiner Kategorie entspricht. Ah ja, und wie viele Kategorien hast du denn da ungefähr jetzt? Ich weiß es nicht. Ich lerne nur Menschen kennen, wo ich denke, ach, der ist wie der und ach, die ist wie die oder die ist auch wie der so. Und dass es da schon so gewisse Schemen gibt in der Persönlichkeit, obwohl ja jeder für sich doch speziell ist, aber im Großen und Ganzen dann auch wieder nicht so, wie es wahrscheinlich, also wie man es selber wahrnimmt. Wie man es hofft oder glaubt zu sein. Ja. Man nimmt ja so nur sich selber wahr, denke ich. Ja, aber du bist noch nicht jemandem begegnet, der ungefähr so war wie du. Nee. Wie du immer anderen begegnest, die sind wie andere. Na, immer stimmt ja. Naja, nicht, aber häufig, ja. Häufig. Nee, bin ich noch nicht. Aber stimmt, das ist übrigens ein eigentümliches Phänomen, das geht mir auch so. Dass wenn man Leute sieht, dann denkt man, ah, das ist doch der Typ, das ist doch Typ Bärchen. So rundlich, Vollbart, rote Haare, ins rötlich-blonde jene Haare. Da ist ja so ein Typus von Mann, den ich irgendwie kenne. Ja. Ja, also jetzt sehr äußerlich. Eben. Aber auch auf einem anderen Level gibt es das ja irgendwie auch. Das stimmt, aber von mir bin ich auch noch kein begegnet, von dem ich dachte, ich bin ja praktisch wie der. Ja, da gibt's ja welche, die haben gesagt, eigentlich die Menschen, die mir am ähnlichsten sind, würde ich nicht leiden können. Weiß ich nicht, was dahinter steckt, habe ich noch nicht rausgefunden. Aber wenn dem wirklich so wäre, dann hätte ich ja gar nicht die Chance. Aber warst du denn schon mal mit jemandem zusammen, der, sagen wir mal, wenigstens jetzt nicht dir grundsätzlich insgesamt ähnlich war, sondern der so, sagen wir mal, ein paar Grundmacken teilte? Ja. Und, wie war das? Also bin ich zurzeit immer noch. Ach so, und? Ist schrecklich, oder? Ach, schrecklich, ja. Es wird auch immer schlimmer. Aber es geht wirklich geheiratet, ne? Ach so. Eieiei. Und warum? Vorsichtshalber? Nee, wir konnten nichts dagegen machen. Mit dem Heiraten? Ja. Ist einfach so passiert? Kam so. Also irgendwann... Das ist dann so der Punkt, ne? Ja, und wie lange seid ihr jetzt verheiratet? Naja, dieses Jahr im Juni wären es 3 Jahre. Ach, kick mal eine an. Und wie lange willst du noch verheiratet sein mit dem? Na, mal gucken, was kommt, ne? Ja. Aber du bist schon nach hinten offen. Ist doch jeder, aber ja. Naja, aber nicht jeder sagt's, wa? Kann ich ja nicht wissen. Ne? Ja, und wenn du jetzt so, sagen wir mal, spekulieren würdest, worauf würdest du wetten? Wie lange ist auf jeden Fall noch? Weiß ich nicht. Also ich... Aber also ein halbes Jahr überblickt man doch, sagt man. Also nächstes halbe Jahr bin ich mit Sicherheit noch verheiratet. Ja, vom Gefühl her bin ich zurzeit bis an mein Lebensende verheiratet. Ach, geh an. Schön. Aber, ne? Ja. Wer weiß, was morgen ist, ne? Stimmt, wenn du da mit einem pinkfarbenen Push-Up aufschlägst auf einmal. Mm. Und er schreiend die Flucht ergreift. Ah, das ist ja das Schöne, das würde er nicht machen. Ah, bist du dir sicher? Mm. Ja. Weil er niemals sagt, er würde stumm die Flucht ergreifen. Nackig ist viel schöner. Jana, aber hattest du denn jetzt irgendwie einen Themenvorschlag? Ja, ich hab gesagt, Frauen geht's gut oder Frauen haben's gut. Oder? Frauen haben's gut? Ja. Und haben's besser als Männer, fügt mein Mann gerade dazu hinzu. Gut, aber würdest du denn das auch hinzufügen? Ja, durchaus. Warum denn? Nicht ab absolut, aber in bestimmten Situationen ja. Echt? Ne? Aber du gibt's doch gerade, sagen wir mal, jetzt unter, also so aus feministischer Sicht gibt's ja dann doch irgendwie lange weibliche Klagelitaneien. Was jetzt, sagen wir mal, Chefposten betrifft, durchschnittliches Einkommen. Brr, brr, brr, brr. Naja, also ich studiere ja, wir sind... Forstwirtschaft. Ja, genau. Und da sind wir von 34 fünf Frauen. Ja. Das ist ja doch eher eine geringe Zahl. Ja. Und es ist für mich letztlich auch ausgesprochen wohltuend, mit so von so vielen Männern umgehen zu lernen und zu arbeiten. Mhm. Und es gibt natürlich auch, dass wenn ich eben eine gute Note in der Prüfung habe, in der mündlichen Prüfung, kommt natürlich das sofort, hattest du einen kurzen Rock an oder so oder so oder so. Und hattest du eigentlich? Mm-mm. Ich hatte meine Turbohosen an. Nicht ganz. Nee, nee. Aber ich denke, die Frauen haben es auch darum besser, auch wenn wir uns manchmal ein bisschen härter durchsetzen müssen vielleicht, aber vor allen Dingen auch durch die ganzen Feministinnen wurde uns ja ein durchaus weiches Bett gemacht. Das heißt, wir haben enorm viele Identifikationspunkte, sei es, weil ich dick bin, sei es, weil ich jetzt mal äußerlich betrachtet, weil ich Diät mache oder weil ich sehr schwach bin oder weil ich sehr stark bin. Ja. Für alles gibt es was, womit wir uns identifizieren können und was wir uns auf die Fahne schreiben können. Da haben es die Männer, glaube ich, wirklich schwerer. Ach, so. Weil die in so einer totalen, nicht wissen, ob sie Softie sein sollen oder Macho und ob sie jetzt die Tür noch aufmachen sollen oder ob das als herrische Geste empfunden wird und so. Ja, wir können uns das alles rausnehmen, ne? Ja. Das finde ich schon. Aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil Frauen, glaube ich, naja, ich weiß gar nicht so genau, wie ich das ausdrücken soll, aber also ich kann es jetzt aus meiner Umwelt sagen, Frauen haben durchaus was, was Männer recht wuschig machen kann. Weich, weich machen kann. Na, weich. Ja. Aber so, irgendwas in der Art. Also, dass sich Männer auch gerne mit Frauen umgeben. Nicht ausschließlich, aber durchaus gerne. Und was dann beiden so gut tut. Und was mir zum Beispiel als Frau, also was mir sehr gut tut, muss ich ja echt sagen. Wenn so Männer um dich rum sind. Die gerne um mich rum sind. Die gerne um dich rum sind. Ja, das tut einem gut, oder? Das geht mir auch so. Also jetzt nicht, was Männer betrifft. Jana, ich danke dir sehr für deinen Anruf. No? Okay. Na dann, tschüss. Tschüss. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau, Sprechfunk heute als Ladies Talk, als Girls Talk zur Worte kommen nur Frauen, Mädchen, Weiber, die dann unter Umständen hier bei dieser Telefonnummer anrufen. Wenn sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Und ich finde dieses Thema, weil es möglicherweise auch Widerspruch ermöglicht, die These, Frauen haben es besser, eigentlich durchaus erwägenswert, würde gerne mit euch. Mädels, kommt alle ran hier. Ist doch schön hier. Ja, mit euch darüber reden. Frauen haben es besser und es ginge dann schon um von eurer Seite darum, das entweder wirklich ein bisschen präziser zu beschreiben, warum es so ist, oder aber eben kühne Gegenentwürfe zu wagen und sagen, nein, das verschmiert nur es die ideologische Überwurf über die desolate, miserable Situation, in denen Frauen sich befinden. Also, wenn ihr dazu, Mädels, wenn ihr dazu einen Vorschlag habt, dazu eine Meinung habt, dazu einen Widerspruch habt, dann, wie gesagt, diese Telefonnummer hier. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Also, Thema ist klar, dass nur Frauen anrufen ist auch klar. Ansonsten noch einen Hinweis. Wie gesagt, am Freitag 21 Uhr, jetzt am folgenden Freitag 21 Uhr in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, wie der nächste, der inzwischen, glaube ich, 48. Videoschnipsel-Vortrag. Da gilt dann die eben gehörte Telefonnummer für alle, aber eben ab 0 Uhr. Wer als erster nach 0 Uhr anruft und sagt, Videoschnipsel-Vortrag, hätte schon eine Karte gewonnen, die darauf folgenden neuen Kandidaten auch, und dann ginge hier die reguläre Sendung weiter. So, wer ist denn jetzt dran? Ah ja, Christine ist dran. Hallo Christine. Hallo. Hallo. Ja, meine Freundin hat vorhin schon angerufen. Ach so, und du bist jetzt die Bronchitis. Du bist die schwere Bronchitis. Ja, sozusagen. So, Christine, hast ja schon wir haben uns jetzt quasi auf ein Thema geeinigt. Ja. Frauen haben's besser. Nee, Frauen haben's gut. Und? Also ich finde, gut oder besser ist ja irgendwie so ein bisschen relativ, aber ich finde irgendwie stimmt das. Na, besser ist relativ. Ja, aber gut nicht, aber gut ist gut. Stimmt das, weil ich meine, Jungs und Männer sind ja schon irgendwie komisch. Also ich meine, sagen wir mal... Naja, komisch sein heißt ja nicht, dass man es deswegen schlechter hat. Naja, aber ich meine jetzt zum Beispiel das Rudelverhalten. Und also wenn die jetzt in der Gruppe sind, dann finde irgendwelche Coolness, die eigentlich gar nicht vorhanden ist. Sag mal, aber jetzt wollen wir mal ehrlich sein. Du bist ja gerade auch nicht allein. Du rudelst ja jetzt auch rum mit deiner Freundin. Ich rudel mit meiner Freundin rum. Du rudelst mit deiner Freundin. Wir machen uns eher gegenseitig so Mut, dass wir hier anrufen. Ja, siehst du, genau. Aber ist doch typisches Jungs-Rudelverhalten, oder? So Schiss haben und sich aber gegenseitig Mut machen. Alleine nicht trauen, aber im Rudel stark sein. Meine, Christine, du bist vielleicht ein Junge. Oh Gott, mach mir keine Angst. Ja, aber es sieht ganz so aus. Oh Gott, nein. Also ich glaube, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass ich ein Mädchen bin. Ja, aber eigentlich jetzt vielleicht rein physikalisch, aber sagen wir mal so mental vom Inneren. Hast du denn vielleicht noch so andere, gewissermaßen unmädchenhafte Hobbys? Unmädchenhaft? Ich mach Karat. Siehst du? Oh Gott, jetzt kriege ich aber wirklich Angst. Ja, und was noch? Erzähl mal weiter. Wie bitte? Ja, erzähl mal weiter. Und ich spiele gerne Fußball nein. Sitze gern vom Computer und löte gerne Elektronikbaukästen zusammen, auf das da ein Mittelwellenradio entstände. Nein, okay. Eher nicht. Sonst bin ich sehr, sehr mädchenhaft. Nein, aber zum Beispiel, also Rudelverhalten jetzt, Joanna und ich, nein, also wir können ja sowieso nicht zu zweit sprechen und daher bin ich ja allein mutig und das ist ja kein Rudelverhalten mehr. Na doch, ist in den Jungsrudeln genau dasselbe. Da kann dann eine bestimmte Sache kann auch nur einer machen, keiner traut sich und dann traut sich doch einer, weil das Rudel ihm Mut gemacht hat. Aber Jungs, die dummen irgendwie in meiner Gruppe rum. Also ich habe noch nie Jungs gesehen, die alleine stehen? Bekannten Rudel sind und dann alleine irgendwo hingehen und dann so einen auf cool machen oder so. Nee. Na, aber gehst du denn irgendwo alleine hin und machst auf cool? Ja. Nee, du hast immer Joanna dabei, wenn du ehrlich bist. Nein. Naja, du stell dir jetzt mal, sagen wir mal, einen Jungen vor, der dich hin und wieder mal so aus dem Augenwinkel beobachtet. Der leidet doch wahrscheinlich irre darunter, dass immer diese blöde Joana dabei ist. Oder? Kannst du dir das nicht vorstellen? Also doch, kann ich mir auch. Naja, sagen. Siehst du, genau. Und denkt, ist das eine Rudelziege? Schrecklich, oder? Also du merkst, dass den Unterschied, den du beschreibst zwischen Jungs und Mädchen, irgendwie offensichtlich keiner ist. Nein, wir sind ja sehr offen und sympathisch zur Außenwelt. Das ja, das sagen doch aber jeder Junge von sich auch. Wir sind auch ganz offen und sympathisch. Stimmt überhaupt gar nicht. Na, aber wenn du jetzt irgendwie so 6, 7 Jungs sehen, in diesen beschriebenen schicken Baggy-Hosen. Ja, jetzt lass mal die Hosen beiseite. Jetzt schau dir mal 6, 7 Mädchen mit pinkfarbenen Push-Ups an. Oder? Da springt ja noch auch das reine Grauen ins Gesicht. Wenn es so weit mit uns gekommen ist, dann rufe ich garantiert nur. Naja, dann sind vielleicht anders, die Push-Ups haben vielleicht andere Farben, aber durchaus kannst du dir schon vorstellen, dass hier auch irgendwo zu 4, 5, 6 drum steht. Nein. Und armen Jungs schreckliche Angst einjagt. Schreckliche Angst, egal. Entweder Angst oder gewissermaßen den Blick der Verachtung ins Gesicht stempelt. Aber ich meine, bei manchen Jungs ist es ja auch irgendwie geplant. Was? Dieses Angsteinjagende, dieses, dieser... Ja, aber das würde dir jeder Junge wahrscheinlich auch sagen, dass es bei manchen Jungs auch geplant ist, irgendwelche blöden Ziegen sich vom Leibe zu halten aus dem Rudel heraus. Naja, es ist stimmt. Naja. Also ich meine, wenn du jetzt... Naja, will ja nun nicht jeder eine schwere Bronchitis haben. Wenn du jetzt Rudel bei Jungs sagst, ja, dann haben die ja irgendwie den Drang, sich fortzupflanzen. Nicht so wie bei Mädchen. Ja. Wer? Bei Jungs ist es ja dann so, dass sie im Rudel sind, um Mädchen zu beeindrucken, um Mädchen zu imponieren. Und darum tragen sie auch diese Baggy-Hosen. Ja, aber was hat denn jetzt mit der Fortpflanzung zu tun? Also mit der Fortpflanzung, halt mit der Fortpflanzung damit zu. Aber Jungs haben da ja nicht den Ehrgeiz, sich fortzupflanzen, weil sie da also wissen, wenn sie sich fortpflanzen, müssen sie Alimente zahlen und daran haben sie natürlich überhaupt kein Interesse. Nehmen wir mal das oder müssen Beispiel. Möglicherweise Kinderwagen schieben. Nehmen wir mal das einfache Beispiel der Hahn, ja, der schmückt sich mit so einem Kamm, ja, genauso schmücken sich ja. Jungs mit diesen tollen Sachen. Nur jetzt wollen wir mal, wenn wir über Schmuck reden, also dann sind wir aber doch eher bei den Mädchen, oder? Nein, das finde ich gar nicht. Na ha, ha, ha, ha, ha. Nein, also ich... Ja, nein. Nein, es gibt... Jetzt mach mal bloß mal eine Aufzählung der chemischen Tinkturen, mit denen du dich am Morgen irgendwie benetzt. Naja, also ich finde... Ja, und dann noch Wattepads, um abends die Schminke wieder aus dem Gesicht zu kriegen, die man tagsüber so extrem schwer reingekriegt hat. Nein, Nagellackentferner, der, wie giftig der ist. Es gibt solche Mädchen... Ist unter Jungs eher nicht so verbreitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, aber ich meine, die Jungs, also Schmuck ist ja immer relativ, um das nochmal zu sagen, dieses schöne Wort. Naja, du hast mit dem Hahn angefangen. Ist doch schön, da kann man sich immer so hin und her spalten, weil auf deinem Monitor stand ja auch irgendwie keine Ahnung oder so. Ja, genau. Und es war sehr, also nicht sehr kreativ und darum dachte ich, naja, sagen wir jetzt mal was Kreatives, also so etwas kreativ. Ja, und da dachte ich, sagen wir das mal so. Na gut. Christine, ich danke. Darf ich noch eine Sache sagen? Na, sag. Ich wollte noch einen Typ aus unserer Klasse grüßen, und zwar Nee, grüßt wird hier nicht. Schwupp ist weg, die arme Christine. Das tut mir sehr leid. Dafür haben wir jetzt Tina hier in der Leitung. Hallo, Tina. Ja, Hallöchen. Hallo. Ja, ich hatte vor 2 Wochen schon mal angerufen und. Ach. Ja. Nein. Ja, und da hattest du mich gefragt, ob ich denn nicht ein Anliegen hätte, und das habe ich verneint. Ach so. Aber es hat sich jetzt geändert. Du hast jetzt ein Anliegen? Ja. Ach, dabei sind wir heute ja nicht mehr in der Sendung Frauen mit Anliegen, sondern heute ist Girls Talk zum Thema Frauen haben's gut. Ja, na, dazu kann ich ja auch dann was sagen. Das ist schön. Ja, aber erstmal wollte ich sagen, ich suche ganz dringend einen Nachmieter. Ja, eine Nachmieterin müsstest du heute suchen, weil jetzt können ja nur Frauen anrufen. Ja, aber... Ach so, wofür denn? Von wo rufst du denn an? Von was? Von wo? Von wo, ja. Aus Berlin, so Hohenschönhausen-Lichtenberg. Ach so. Ja, ganz hübsch. Das ist ja eine der attraktivsten Gegenden, ja, oder? Ja. Aber das ist nicht ganz so schlimm, wie man sich das manchmal vorstellt. Und aber, wofür suchst du dann Nachmieter? Eine Einraumwohnung, 8. Stock, saniert, ja, mit Badewanne und Küche mit Fenster. Mit Badewanne und Küche mit Fenster. Ja, aber wie soll jetzt ein Nachmieter sich bei dir melden? Ja. Ja, wie denn? Na, ja, das ist schwierig. Nee, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, aber wenn du mir jetzt empfiehlst, nicht, also meine Telefonnummer nicht durchzugeben, dann vielleicht E-Mail-Adresse oder sowas. Na ja, dann sag deine E-Mail-Adresse an, meinethalben. Ja, und zwar ist es helianthus@aol.com. Ich buchstabiere nochmal. helianthus@aol.com. UHS? Wie kommst du auf UHS? Helianthus ist Sonnenblume auf Griechisch. Ah, Helianthus. Hm, schön. Ja, danke. @aol.com. So, warum willst du die loswerden? Na, weil ich... Weil die so scheiße ist, oder? Nee, ich... Ah, nee. Wirklich nicht. Also ich ziehe auch nur zwei Straßen weiter, aber eine größere Wohnung. Ah, ja. Ach so, man könnte ja vielleicht nochmal sagen, dass die Miete 220 Euro beträgt, Warmmiete. Ja, und wie viele Quadratmeter sind es? 30. So, jetzt hier, bin ich hier bei den Immobilien. Ich dachte, ich mache mir ja richtig schöne Kuschel-Mädchensendung und jetzt sitze ich hier als Immobilienhai praktisch und frage nach Quadratmetern. Tina, ja. So haben es Frauen denn nun gut oder nicht? Ja, du klingst aber so, wie wenn du gleich offenen Herzens ja sagen würdest. Mhm. Frauen haben es gut, oder? Ja, schon. Also ich kann mich nicht beklagen und würde das auch begründen wollen. Und zwar. Ja, weißt du, da folgt ja bei ich kann, irgendwie geht's Ihnen, kann ich klagen. Wann folgt ja bei Otto gleich der Tritt ins Schienbein? Nee. Sehen Sie, jetzt können Sie. Nee, also es ist ja mehr so auch, dass mir Männer teilweise leid tun, weil sie das nicht genauso gut haben manchmal. Ach so, aber jetzt erklär mir mal, warum ich irgendwie so schlecht dran bin als Mann. Ja, nee, auch nicht, aber... Na, also, doch, wenn, dann wir können schon ruhig ein bisschen zuspitzen. Okay, also ich glaube, dass es für Männer schwer ist oder auch für Jungs, ist egal, so eine Rolle zu finden, in der sie sich wohlfühlen, weil auch Frauen, aber von mir aus auch Männer, so viel von denen erwarten. Also ist ja durch die Emanzipation und so müssen sie ja erstmal total sensibel und gut im Haushalt und Kinder betreuen können, aber gleichzeitig aber auf jeden Fall auch im richtigen Moment trotzdem die... Eine behaarte Kinder Brust haben und genau stark sein. Und ja. Dann auch mal macho sein können. Aber immer zu einem richtigen Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist total schwer für Männer, das rauszufinden, weil ich glaube, nicht mal Frauen wissen das genau, wann das richtig ja sein soll. Aber jetzt gib doch mal ungefähr eine Schätzung an, ab was denkst du denn, wie viel, wie groß ist der Prozentsatz der Männer, der tatsächlich wissend um solche Art unter solche Art Identitätsproblemen leidet? Mm. Also ich meine, jetzt sagen wir mal so, als, wir wissen mal so, auf so einer Fachbuch-Dingschen, Unterhaltungsbuch, könnte man sagen, ja, oh, die Männer haben es so schwer, eine Rolle zu finden. Andererseits rennen doch aber genug stumpfe Stiesel rum, die offensichtlich überhaupt keine Probleme haben. Hier wissen wir mal, was ist ihre Rolle, die sie da ausspielen, für total dufte zu halten. Echt? Ich weiß nicht. Nee? Ach so. Nee, vielleicht ach, da bist du, aber bist, ach Mensch, du bist richtig die Mutter, Mutter Teresa. Echt? Die so ein Männerheim machen wollte, sollte. Nee. Nee, na, ich glaube, viele wissen ja um ihr Problem gar nicht. Nee, also ich glaube, dass... ja, das meine ich ja. Ja, dass es vielen gar nicht so bewusst ist, aber trotzdem ist ja das Problem da. Und das, ja. Ach so. Mhm. Und hast du denn auch mit so, sagen wir mal, so einen multiplen Männerpersönlichkeiten schon näher zu tun gehabt? Na, multiple sind die ja nicht, sondern das ist ja so alltägliches Problem, glaube ich. Ja. Es ist ja... Naja, aber dass sie immer so hin und her switchen und jetzt nicht genau wissen sollen, ob sie irgendwie der fürsorgliche Sohn, der Macho, der verständnisvolle Partner, der gute Freund... Ja, na, also ich glaube, es ist ja einfach erstmal, sich so eine Rolle auszusuchen, aber dann ist es auch schwer, damit erfolgreiche Beziehungen führen zu können. Aha. Hast du denn schon so ein paar erfolglose Beziehungen hinter dir? Ja. Ja, und da musst du... ja, ich weiß jetzt, ja. Ja, und aber gab's da auch so gewissermaßen Identitätsprobleme, was den Typen betraf? Jetzt nicht vordergründig, also ist jetzt nicht der Grund gewesen, warum die Beziehung schlecht war oder so. Ja, ja. Aber klar, also weil wenn ich ja behaupte, dass es auf den größten Teil der Männerwelt zutrifft, dann auch auf diese, ja. Wie äußerte sich das denn, sagen wir mal jetzt in so eben spezifischen Fall? Dass der immer zu Macho wurde, wenn er die Fresse halten sollte und... Nee. Naja, aber so typische Beispiele sind ja auch, dass sich Männer gerne anders verhalten, wenn sie unter Kumpels sind, als wenn man dann zu zweit unterwegs ist. Ah ja, das stimmt. Hm. Wie ist denn da mit Frauen, sei mal ehrlich? verhalten die sich anders? Wenn man jetzt, sagen wir mal, so als in ein Pärchen und jetzt zu dritt. Zu dritt immer mit einem Mann dabei und mit einem Freund vom Makara dabei und immer mit der Freundin von ihr dabei. Ja. Ja, naja, wie die. Der Mann verhält sich anders, meinst du? Ja. Und wie ist so deine Beobachtung? Du selbst verhältst du dich auch anders? Ich glaube nicht, nee, also würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Also könnte ja jemand was anderes behaupten, aber so jetzt, was meine Selbstreflexion angeht, glaube ich nicht. Aber ich glaube schon natürlich, dass es auch Frauen gibt, die sich dann auch anders verhalten, klar. Aber jetzt, ich überlege gerade, wie. Also entweder sind sie total anhänglich an ihrem Freund dran, weil sie irgendwie der Freundin auch darstellen wollen, was für eine tolle Beziehung sie führen. Oder weil sie auch Angst haben, so eifersuchtsmäßig, dass sie ihren Freund vielleicht verlieren könnten, wenn andere an der Beziehung zweifeln oder ja. So. In welchem Alter hattest du deine größte Lebenskrise? Oh Gott. Als Mädchen so. Größte Lebenskrise, naja, ich weiß. Oder so Unsicherheitskrise. Jetzt nicht vielleicht so ganz scharfe Lebenskrise über ein Vierteljahr, sondern so, wo man sagt, oh, anderthalb Jahre, man weiß nicht, ob man Fisch oder Fleisch ist. Ja, mit 18. So spät? Ja. Ach, guck mal, also natürlich gibt es schon so Pubertätsproblemchen, so, aber ich weiß nicht. Die haben dich nicht so umgerissen. Na schon, also in dem Zeitpunkt, aber wenn man jetzt so zurückblickt, dann würde man sagen, nö, ja, das gehört dazu. Und was war die Krise so mit 17, 18? Da habe ich auch eine langjährige Beziehung hinter mich gebracht und erwachte denn aus dem Schlaf und erkannte, was denn überhaupt los ist. Ah, ja, ja, ja. Hätte dir da weiblicher Rat helfen können? Nicht in diese Krise reinzugeraten oder schneller aus dieser Krise rauszukommen? Nee. Ach so, schade. Ansonsten hätte ich jetzt nämlich fieserweise gefragt, welcher Rat denn? Tina, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, danke auch. Okay, tschüss. Bis dann, ciao. It's 5 a.m. in Amsterdam, and this is how I know. Not by the voice on my portable radio. The batteries are low. It's 5 a.m. in Amsterdam, and this is how I know. Not by a digital watch, I don't even know. It's 5 a.m. in Amsterdam, and this is how I know. Not by a traveler's clock. It wound down long ago. Is a bell ringing in my head? I remember you once said it's just a trick of lightning. Tripping over power lines, I'm living alone now. It's 5 a.m. in Amsterdam, and this is how I know. There's a church beside a park, and it fills the dying dark with five strokes. There it is again. Did you hear that? Ah, volle Bulle die Mädchenmusik, oder? Michel Schock. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110 oder an jede andere Polizei. Polizeidienststelle. Genau, hier ist heute nämlich Girls Talk. Es hat nur für Frauen Sinn, hier anzurufen. Und wir schleudern hier so ein bisschen rum in den eigentümlich weiblichen Fragestellungen wie, ah, Frauen haben es gut oder gibt es so Bereiche, die dem Verständnis von Männern grundsätzlich entzogen sind. Wenn ihr dazu einen Vorschlag habt, eine These habt, eine Gegenthese habt, dann könnt ihr gerne unter der eben genannten Telefonnummer hier anrufen. Hallo, wer bist du denn? Die Yvonne. Die Yvonne. Yvonne, meine Sonne. Hallo, guten Tag. Hallo. So, ja. Nach den ganzen tollen Frauenthemen, die typischen Frauenthemen, kommt jetzt ein anderes Thema. Und zwar... Ach echt, ein richtig anderes... Ja, also ich glaube schon. Und zwar eine Bedienungsanleitung für Menschen. Gibt es eine Bedienungsanleitung für Menschen? Hast du? Nee. Nee, ich frage... Ach so, hab ich ja vorhin gefragt. Hab ich vorhin gefragt? Nee, das ist einfach meine Frage an dich. Ach so, nein, aber es war vorhin meine Frage gewissermaßen nicht direkt an dich, aber auch an dich. Gibt's gewissermaßen, also meine war etwas eingeschränkt, gibt's gewissermaßen Bedienungsanleitungen für Frauen? Gibt's Bücher oder gibt's Filme oder gibt's bestimmte Musiken, die man als die Bedienungsanleitung für Frauen begreifen könnte? Also ich weiß nicht, ob direkt für Frauen, aber generell vielleicht für alle Leute. Aber da stellt sich ja nun wiederum die Frage, ob man für sich selbst eine Bedienungsanleitung schreiben sollte oder ob man lieber Anleitung für andere Leute schreiben sollte, wie man mit denen umzugehen hat. Ach so, aber wichtiger wäre doch wahrscheinlich, eine Bedienungsanleitung für sich selbst zu schreiben, oder? Man selber hat ja gewissermaßen die Ärgereien oder die Nervereien damit, dass man falsch bedient oder falsch behandelt wird. Naja, aber die könnte man ja wiederum abstellen, weil man will sich ja nicht vielleicht unbedingt bedienen lassen, sondern würde halt lieber irgendwie andere Leute bedienen. Naja, es geht ja jetzt nicht so sehr ums Wort bedienen, sondern eigentlich die Frage, wie muss man, also wie beim Videorekorder, wie muss man sich dem gegenüber verhalten, dass der fröhlich sein Werk vollbringt? Wie muss man sich gegenüber verhalten, dass man gut mit dir auskommt und dass du fröhlich dein Werk vollbringst? Na, ich schätze auf jeden Fall erstmal Respekt zeigen und irgendwie immer fröhlich anderen Leuten gegenübertreten. Also es gibt echt Leute, die halt einfach, weiß ich nicht, wenn sie eine Wohnung betreten oder so, still da sitzen und ja, mit den Leuten kann man halt einfach nicht umgehen. Aber Leute, die einfach schon offen auf einen zugehen, die kann man auch viel leichter bedienen und von denen lässt man sich ja auch irgendwie bedienen. Aha. Nee, aber sagen wir mal, das sind ja so allgemeine Sachen, dass man sagt, irgendwie freundlich, höflich, großzügig, humorvoll, offen, nett und so. Da würde ja jeder jedem immer zustimmen, oder? Ja. Ist ja jetzt nicht so spezifisch. Gibt's denn nicht zum Beispiel Tricks, die man bei dir dann in Anschlag bringen müsste? Oder könnte? Um dich günstig zu stimmen? Naja, indem man, weiß ich nicht, Eierkuchen mit Blaubeersoße macht. Ja, naja. Also ich meine, das würde bei mir nicht verfangen so zum Beispiel. Typischen Sachen, aber es gibt halt echt Leute, die sind zwar lustig und locker drauf, aber haben irgendwie völlig, die reden halt einfach nur Müll und die kommen halt irgendwie, also man sollte generell mal auch über Sachen reden, die wirklich wichtig sind und nicht, ob ich mir ein BH da kaufe oder keinen trage, so wie vorhin irgendwelche Themen angesprochen wurden, die ja nun echt so... das war vorhin eine ziemlich genaue Beschreibung. Ja. Einer Frau, die irgendwie beinahe wieder rückwärts rausgefallen wäre aus dem Laden, als sie pinkfarbene Push-Ups gesehen hat. Kann man das schon verstehen. Ja, aber sind da so eine Fragen wirklich wichtig? Was sind denn die wirklich wichtigen Fragen? Der Hunger in der dritten Welt? Der Hunger in der dritten Welt? Ja, so eine Fragen sind auf jeden Fall wichtiger. Oder und die klärt man im Radio? Naja, wären auf jeden Fall interessanter als so eine... Nein, jetzt fangen wir nicht an mit interessanter. Warum sind die... Also wenn du sagst interessant, dann kann ich sagen, irgendwie pinkfarbene Push-Ups in Eberswalde sind ja auch nicht uninteressant. Naja, aber nicht wirklich lebensnotwendig und nicht wirklich... Ja, aber ist der Hunger in der dritten Welt lebensnotwendig? Nee, aber die Beseitigung wäre ja schon mal viel interessanter als... Aber was denkst du, was leichter zu beseitigen ist, pinkfarbene BHs in Eberswalde oder der Hunger in der dritten Welt? Ja, naja, leichter zu beseitigen sind auf jeden Fall die pinkfarbene BHs in Eberswalde. Aber denkst du, was sich verändert, wenn man im Radio über Hunger in der dritten Welt redet? Na, man muss ja nicht unbedingt über Hunger in der dritten Welt reden, aber man könnte ja diskutieren über perfekte Gesellschaftsform. Ja, ich hab bloß den Eindruck, dass man dann irgendwie alle hinterher sich möglicherweise gut unterhalten fühlen und außerdem wie gute Menschen vorkommen. Weil sie wieder mal irgendwie über ganz wichtig geredet haben Oder aber eigentlich hast du auch keine Folgen, oder? Was machst du, wenn, wann musst du morgen aufstehen, wann klingelt der Wecker? Um 16:30. Genau, und wenn wir jetzt über eine bessere Gesellschaft reden, ja. Meinst du, dass da morgen die Welt besser aussieht um 16:30? Nee, aber dann hätte man sich über wichtige Sachen Kopf gemacht. Denkst, aber was denkst du denn, wie weit reicht denn das Wirkungsfeld von Menschen? Ja, das reicht nicht wirklich weit, aber mit so einem Gesprächen zum Beispiel könnte man... Naja, aber sagen wir mal, der erste Anfang wäre doch, dass man... Gesellschaft meiner Meinung nach sich viel zu wenig Leute Köpfe oder den Kopf über wichtige Sachen machen. Sag mal, aber Mann und Frau sind doch die Grundform erstmal von Gesellschaft, oder? Ja, na klar. Genau. Und wenn man jetzt erstmal über Mann und Frau redet und möglicherweise da ein paar Sachen lernt oder ein paar Sachen versteht, dann könnte man doch schon mal die Hoffnung haben, warte mal, dass man da auf ganz kleinem Level Gesellschaft auch verändert. Genau. Genau. Darum lass uns über Mann und Frau reden. Gut, dann reden wir halt erstmal über Mann und Frau. Ja. Und sagen wir mal, du wirst zugeben müssen, dass auch pinkfarbene Push-Ups zwischen Mann und Frau stehen können. Und gewissermaßen Gesellschaftsbildung verhindern oder nicht verhindern. Und ja, von daher ein durchaus gesellschaftlich relevantes Thema sind. Die relevante Themen sind. Das erörtert werden kann, wo man sagen kann, einer glücklicheren Gesellschaft stehen pinkfarbene Push-Ups in Eberswalde definitiv entgegen, die gehören abgeschafft. Ja. Aber oder wenigstens durch Konsumboykott. Gesellschaft im Wege stehen. Wie bitte? Da gibt's doch aber sicherlich noch andere Sachen, die in einer glücklichen Gesellschaft... Es gibt immer noch andere Sachen. Ja. Ja, klar. Also es gibt auch neben dem Hunger in der dritten Welt noch. Es gibt auch neben dem Hunger in der dritten Welt noch andere Sachen. Ja, na klar. Also aber ich glaube, das Problem ist ja nicht, worüber man redet, sondern wie genau man über etwas redet. Ja. Und das Problem ist, dass ich immer das Gefühl habe, dass wenn man über jetzt so in so einer Radiodiskussion über den Hunger in der dritten Welt redet, extrem ungenau redet. Und dann rede ich lieber ganz genau. Über pinkfarbene Push-Ups in Eberswalde. Ich will ja jetzt nur nicht endlos hier über pinkfarbene Push-Ups in Eberswalde reden. Aber dann will ich lieber genau über konkrete Sachen reden. Und dann will ich keine... Aber das ist genau der Punkt. Als ich dich gefragt habe, die Brauchsanweisung für Menschen. Was erwartest du von jemandem? Du sagst so viel, offen, nett, boah, so. Naja, das kann ich in der Brigitte lesen, das kann ich in der Bildzeitung lesen, das kann ich aber auch in der Jungen Welt lesen, das kann ich möglicherweise da und da lesen. Das ist so irgendwie so ungenau. Ja, wer erwartet nicht offen? Wer erwartet nicht nette Menschen? Ja, verstehst du, was ich meine? Denn, aber wenn ich sage, irgendwie, kennst du eine Gebrauchsanweisung, also irgendwas minimal, eine Gebrauchsanweisung für Frauen? Eine Gebrauchsanweisung für Frauen, also. Ja, was jetzt so als Begriff, wo ich sage, Gebrauchsanweisung für Frauen. Also ich kenne zum Beispiel eine. Eine wunderbare Musik. PJ Harvey. Ja, aber was hat eine Frau von der Musik? Also. Naja, das ist eben die Frage, hinhören. Damit fängt ja gewissermaßen Gesellschaftsveränderung an. Hinhören. Ja, naja, klar, aber wenn eine Frau nur eine schicke Musik hört, na, dann bedient man sie doch nicht. Ich sag doch keine schicke Musik, sondern ich sage, dass PJ Harvey zum Beispiel für mich Sachen beschrieben hat in ihren Songs, die ich vorher nicht wusste. Ach so. Mhm. Zum Beispiel jetzt im folgenden Song, Schillerner Gig. Da muss man dann nachkicken, was Schillerner Gig ist, was das eigentlich bedeutet, so eine alte irische Göttin, die nackt vor der Kirche sitzt mit gespreizten Bar und so. Und aber den Song muss man sich anhören und man muss ihn sich genau anhören. Und wenn man sich ihn genau anhört hat, dann weiß man vielleicht ein bisschen mehr über Frauen. Oder man könnte auch vielleicht noch einen, der jetzt nicht ganz so rätselhaft und ein bisschen genauer ist, nehmen, 19, 11, 12, den anhören, der heißt Rub It Till It Bleed. Na, aber dann kannst du ihn übersetzen? Rub it till it bleed? Also, wie bitte? Ich sag mal, dass man die Frauen in Songs nicht verallgemeinern sollte. Also das ist ja halt echt die Interpretation. Das ist ja der Vorteil, die ist ja nicht allgemein. Die sagt ja ich, die sagt ja nicht nett und die sagt nicht, also offen soll er sein. Diesen Song kannst du doch nicht auf alle Frauen verallgemeinern. Also da hat doch echt jede Frau ihre eigene Bedienungsanleitung. Bist du dir sicher? Dann kann man aber auch nicht drüber reden, oder? Wenn jede ihre einzelne hat. Dann kann man ja nicht über etwas allgemeiner werden. Aber etwas allgemeiner muss man ja werden, wenn man reden will. Ja, genau. Genau. Darum hören wir uns jetzt. Oder dann ist es halt nicht mehr so speziell, oder? Also dann redet man ja auch wirklich nur allgemein. Weiß ich nicht. Wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, fällt mir jetzt nicht ein, ein präzises Herbstgedicht liest, dann kann man daran Herbst begreifen und erleben, wie man ihn vorher noch nicht begriffen und erlebt und gesehen hat. Trotzdem natürlich jeder Herbst anders ist in jedem Jahr und jeder Herbst an jedem Ort sowieso anders. Ja. Und da ist Herbst im Erzgebirge was anderes als Herbst in Rostock. Genau. Und trotzdem kann aber ein präzises Herbstgedicht, warte mal, trotzdem kann doch ein präzises Herbstgedicht einen dazu bringen, zum ersten Mal wirklich Herbst zu sehen. Ja, na kann. Genau. Und das ist die siehst du, und da ist es irgendwie, dann entsteht eine Konkretheit und eine Präzision, von der ich denke, dass die PJ Harvey zum Beispiel im folgenden Song herstellt. Yvonne, ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar. Dann hör mal schön auf die Musik hin. Okay, tschüss. Schlechter Song, aber ist doch der falsche. Hab mich verzählt. Hier kommt's jetzt. Oder wollen wir doch erstmal die Nachrichten machen oder was? Oder gibt's denn Ärger? Alle, wir machen jetzt erstmal eine Musik hier. Ist jetzt egal. We'll be right back. Große PJ Harvey, die da von etwas singt, wovon sich nicht so ohne weiteres wahrscheinlich reden lässt. Und darum muss es eben gesungen werden. Und man muss dann, glaube ich, schon genauer zuhören, um etwas zu verstehen. Das war, wie gesagt, PJ Harvey. Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1. Fritz Info. Wenn das der Chef hört, 23.43 Uhr. Das Wetter in der Nacht erwarten uns viele Wolken. Im Osten Brandenburgs kann es einzelne Schneeschauer geben. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 2 und minus 5 Grad. Morgen bleibt es erstmal wolkig. Ab und zu kann es wieder leichte Schneeschauer geben. Und im Laufe des Tages zeigt sich dann aber auch mal die Sonne. Die Temperaturen steigen nur auf minus 3 bis minus 1 Grad. Und jetzt die Meldung mit Mario Bartsch. Die Spitze des Verwaltungsrates der Arbeitsagentur hat am Abend eine Krisensitzung abgehalten. Es ging um die Beraterverträge, die Behördenchef Gerster immer mehr unter Druck bringen. Nach der Sitzung wollte sich niemand äußern. Mehrere Zeitungen berichten, es seien 3 weitere Beraterverträge aufgetaucht, die ohne Ausschreibung vergeben wurden. Brandenburgs Regierungschef Platzek hat erste Konsequenzen aus der sogenannten Trennungsgeldaffäre gezogen. In der nächsten Zeit sollen sämtliche Trennungsgeldzahlungen innerhalb der Verwaltung überprüft werden. Platzek reagiert damit auf Unregelmäßigkeiten im Justizministerium. In Algerien hat es eine schwere Explosion in einer Gasflüssigkeitsanlage gegeben. Dabei sind mindestens 27 Menschen getötet und mehr als 70 weitere verletzt worden. Das meldet ein französischer Radiosender. Ursache der Explosion könnten ersten Ermittlungen zufolge ein defekter Heizkessel gewesen sein. Die norwegischen Behörden haben die Suche nach Überlebenden des Frachterunglücks aufgegeben. Bei dem Unfall starben 18 Menschen. 12 Seeleute haben das Unglück überlebt. Warum der Frachter kenterte, ist noch unklar. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung von der A10 südlicher Berliner Ring Potsdam Richtung Schönefelder Kreuz zwischen Nutetal und Ludwigsfelde West gibt's eine Baustelle. Dort ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Und auf den Straßen in Berlin und Brandenburg kann es durch überfrierende Nässe teilweise gefährlich glatt sein. Fahrt bitte entsprechend vorsichtig. Gute Fahrt. Fritz, die Musik. Zum Kochen, Aufräumen, Joggen, Busfahren, Frühstück, Einschlafen, Reisen, Abschied und allen möglichen. Mixtape, die Sendung für deinen ganz persönlichen Musikgeschmack. Und wenn du am Samstag dein Mixtape hören willst, www.fritz.de/mixtape. Jede Woche neu, jede Woche anders, jede Woche samstags von 18 bis 20 Uhr. Und im Radio. Fritz. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. And a man come on the radio. he's telling me more and more about some useless information, trying to mess my imagination. Mit einem Song, den man, mit einer Coverversion, die man weiß Gott nicht erkennt, oder? Das war eben Satisfaction von Stones. Boah. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, heute Girls Talk. Ach, das schleudert ja von der Überschrift, von der Fragestellung, vom Thema, schleudert so eine Sendung ja dann doch immer von dem einen Pendelausschlag zum anderen hin. Vorhin noch, Frauen haben's gut, durchaus eine These, die ich gerne noch weiter erörtern würde. Im Raum steht nur noch meine Fragestellung, was können Männer an Frauen beim besten Willen nicht begreifen und wie können sie sich, wenn sie es schon nicht begreifen, dann wenigstens doch halbwegs angemessen verhalten, hin zu dieser Fragestellung von, wie schafft man eine bessere Gesellschaft, im Reden übers Große oder kann man die Hoffnung haben, dass sich etwas verändert, wenn man auch nur genau genug, das wäre meine These über kleine Dinge, meinethalben über pinkfarbene Push-Ups in Eberswalde redet. Wenn ihr dazu etwas zu sagen habt, dazu eine Meinung habt, dann könnt ihr gerne hier unter dieser Telefonnummer anrufen, vorausgesetzt, ihr seid weiblichen Geschlechtes. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es nochmal erinnerungsmäßig machen soll. Ist 23.51 Uhr ab 0 Uhr hier anruft und das Stichwort Videoschnipsel sagt. Der hätte die Chance, eine von 10 Karten, Freikarten zu gewinnen für meinen Videoschnipsel, für den inzwischen 48. Videoschnipsel-Vortrag am Freitag um 21 Uhr in der Volksbühne. Damit habe ich da nichts zu tun. Ihr landet direkt beim Kollegen Bartsch draußen. Der nimmt dann eure Namen auf und gibt mir dann so eine wunderbare Gästeliste mit. Aber wie gesagt, erst ab Punkt 0 Uhr. Die Telefonnummer eben hier ist klar. Außerdem ist auch der halbautomatische Anrufbeantworter geschaltet. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Da können auch böse, böse Jungs anrufen, die heute hier nicht zu Worte kommen. Hallo Katrin. Hallo. Hallo, hallo. Nein, du sitzt schon wieder in deiner Kneipe im Sachsen-Anhaltinischen, wo keiner genau weiß, ob es Sachsen-Anhalt wirklich überhaupt noch gibt. Na klar, gibt's mich noch. Ich hab ja, dich schon, aber ob es Sachsen-Anhalt überhaupt gibt. Wie bitte? Na, ich habe gerade meinen Fuß hier auf so einen Silberkasten hier. Nein. Na, das wird doch jetzt ein Gespräch, dem es an Konkretheit offensichtlich nicht mangelt. Nee, was wollen wir denn hier heute konkret machen? Ja, du musst mir sagen, was willst du eigentlich von mir hören? Wie so ist mit den Frauen? Na, was, wie so mit den Frauen? Na, wie so mit den Frauen ist? Jetzt im Allgemeinen, nee, oder was? Nein, im Spitzen mit dir zum Beispiel. Ach, nee, mit mir geht's gut, ja. Ja, ja, aber das ist aber jetzt keine Erklärung, die einem gewissermaßen ein Handwerkszeug... Ich wollte einfach nur mal fragen, ob du bei uns mal vielleicht mal vorbeikommen willst. Nein, das... Aus damit, du kannst ja mal nach Halle kommen hier und so, lalala. Du denkst, wie schön das hier ist. Ja. Wobei, du weißt ja, ich bin mir nicht so sicher, dass es Sachsen-Anhalt überhaupt gibt. Ach so, das ist wie... Weil man kriegt praktisch ja nichts mehr mit. In der Zeitung steht nichts, ja nichts. Wo du denkst, ist wahrscheinlich verschwunden. Nee, es ist jetzt einfach so, ich bin heute nicht so betrunken wie vorige Woche, da habe ich nur 2 Gläser Wein, jetzt weniger. Und schon bist du von... Ja, einfach mal vorbei und... Du wirst zugeben, dass ich also jetzt sowieso hier sitze und arbeiten muss. Ach so, naja... Ja, oder? Arbeiten. Ja, ich bin ja keine Frau aus dem Sachsen-Anhaltinischen. Ich kann hier sinnlos Themen anhören und bla bla bla und einmal frei. So, du kannst mir jetzt aber offensichtlich, oder willst du, mir nicht erklären, wie es mit den Frauen so ist? Na wie, doch, das will ich dir schon erklären, ne? Was würdest du denn zu der These, die vorhin hier aufkam, sagen, Frauen haben es gut, Frauen haben es besser als Männer? Würdest du sofort zustimmen, oder? Na, mir geht's gut, ja, aber ich bin nur eine Frau. Ja, na, wie viele Frauen willst du denn sein? Naja, ich bin nur die eine, ich kann nur für mich sprechen, ja, was soll denn das jetzt hier? Und da kannst du ja irgendwelche Anrufe haben und ich weiß nicht, was willst du denn jetzt von mir hören? Oder fragen wir mal andersrum. Katrin? Ja? Warum hast du denn hier angerufen jetzt? Naja, weil meine Kneipen-Mitbewohner... Mitbewohner, ja, oder? Das ist ja keine Kneipe, das ist gewissermaßen... anrufen, weil es war ja vorher... Das ist eine WG, wo man tagsüber immer mal ein bisschen Ausgang hat. Aber eure Sendung ist scheiße und bla bla bla. Und... eigentlich heute hast du ja schöne Musik gemacht, so. Sag mal, du hast ja aber da irgendwie auch... Männer sogar geweint, ja. Du hast ja da aber auch volle Pulle hinten jetzt Zustimmung und Lacher auf deiner Seite, oder? Wo habe ich jetzt Zustimmung? Naja, ich höre das doch. In der Küche, da ist ja auch keiner. Naja, aber draußen hören sie mit. Na sicher. Ja, und schlagen sich auf ihre bierfeuchten Schenkel. Nö, das machen die nicht. Nö, natürlich machen die das. Ich höre es klatschen, ich höre es klatschen. Eigentlich nur, gut, nur... Ja. Ich will dich einfach mal kennenlernen. Einfach mal nach Halle und dann gehen wir hier rein in die Kneipe und... Ja, genau. War, und dann tanzen wir eng. Dann nach, tanzen wir ja, wieder, nachdem wir so sicher. 4-5 Gläschen Rotwein... Nö, nur 3. Nur drei? Nur 3 und ein bisschen Ephedrin. Kriegst du von super, genau. Wie war denn das mit dem Ephedrin? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was das nur eigentlich bewirkte, den Ephedrin. Habe ich schon wieder völlig vergessen. Du hast es nicht genommen, bist du sicher? Ach, dich stellen sie mal, nee, du warst, ja, dich stellen sie mit Ritalin und Rotwein immer ruhig, oder? Das war der Punkt. Also heute habe ich mir extra Mühe gegeben, dass ich ja nüchtern bin und so. Und dann muss ich trotzdem wieder in die Küche und... Katrin, wobei der Sachsen-Anhaltiner hat ja auch das Problem, dass er nicht unbedingt immer nüchtern rüberkommt, selbst wenn er nüchtern ist, oder? Ja, das ist euer Problem. Ja, genau. Das ist jetzt aber unser Problem, Katrin, weil wir ja jetzt quasi im Gespräch miteinander sind. Und findest du das jetzt langweilig oder was? Was? Na, unser Gespräch. Dass du deine Beine auf den Selterskästen hast? Naja, da denke ich schon. Sag mal, kann die sich denn nicht mal ordentlich hinsetzen, wenn sie hier im Radio... Habe ich auf dem Haferröderkasten. Kann sie sich denn nicht mal ordentlich... Kann sie sich denn nicht mal ordentlich hinsetzen, wenn sie hier mit dem Radio telefoniert? Ich mache auch meine Beine extra für dich zusammen. Ja, na, das ist aber schön. Katrin. Jetzt sag mal, ja, jetzt weil hier kurz vor 12 ist, wird's jetzt doch aber schwer anzüglich. Und der ganze Saal lacht mit, oder? Ja, ich bin jetzt nur nicht sicher, über ja, wen. Ich hoffe nur. Ist es eigentlich nicht? Weißt du, wir sind hier so eine kleine Familie und eigentlich ist. Naja, die lachen aber, wie wenn sie bei Didi Hallervorden wären. Hier in der Küche und ich traue mir das und ich mache mir da ohne Strauß, ja. Ja, Katrin, ja. Na dann würde ich mal vorsichtshalber sagen, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, oder? Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Katrin. Und tschüss. Tschüss. So, Steffi. Hi. Hi. Ich bin auch aus Bergwood, Sachsen-Anhalt. Ja, und du meinst, dass es Sachsen-Anhalt gibt? Sicherlich. Ja, aber den Beweis ist bisher noch jeder Anrufer bzw. jede Anruferin schuldig geblieben. Ja, wie soll ich das beweisen? Ja, das ist die Frage. Da hättest du dir vorher Gedanken machen müssen. Reicht ja nicht anzurufen und zu sagen, dass es so ist. Dann kann ich ja auch anrufen und sagen, ich bin... Guck auf die Landkarte, da ist es gegeben. Dann kann ich ja sagen, ich bin... Ne, Landkarte, die sind doch ja, alle klar, gefälscht, oder? Da sind doch, da stecken doch mal politische Interessen hinter, bei denen, was da so Grenzziehung und so was betrifft. Naja, aber Sachsen-Anhalt gibt's. Sachsen, naja, sagen wir, ein Dialekt gibt's, aber ob es Sachsen-Anhalt wirklich gibt, da bin ich mir nicht so sicher. Ich schon. Ja, Steffi, aber das nutzt ja nichts. Ich dachte, du trittst jetzt einen hieb- und stichfesten Beweis an, an deren Ende dann die drei großen Worte Quod erat demonstrandum stehen und dann ist allen klar, es gibt Sachsen-Anhalt. Ja. Aber was nicht in der Zeitung ist oder was nicht im Fernsehen ist, gibt's doch praktisch ja nicht. Na, warum nicht? Naja, aber das ist eben nicht so kommerziell gegeben wie die anderen. Das sind aber einfach auch grundsätzliche philosophische Erwägungen. Hast du dir schon mal überlegt, ob es den Teil der Welt, der hinter dir ist, den du gerade nicht siehst, ob es den wirklich gibt? Klar gibt's den. Wieso? Gibt's den, weil ich mir das denke, weil ich dran glaube. Naja, weil du dran glaubst, aber naja, ich glaube klar. Jetzt. Naja, aber du kannst jetzt alles. Aber nicht von mir verlangen, dass ich an Sachsen-Anhalt glaube. Na, warum nicht? Na, warum? Na, ich glaube ja eben nicht dran, das ist ja mein Problem. Na, gib mir eine Begründung, warum du nicht dran glaubst. Na, weil ja, weil keine Indizien gibt. Und guck's dir an. Gibt keine Indizien, die darauf hinweisen, dass es Sachsen-Anhalt wirklich gibt. Na, bei uns sind auch Konzerte statt, etc. pp. Wir finden auch Konzerte. Echt? In welcher denn? In Sachsen-Anhaltinischen? Quatsch, in der Mitteldeutschen. Nein, die machen euch nur was vor. Hm? Die machen euch nur wahrscheinlich nur was vor, die reden euch ein, dass es Sachsen-Anhalt gibt. Und glaub du glaubst jetzt dran, natürlich. Glaubst du denn dem, was in der Zeitung steht, dem, was du im Radio hörst, dem, was du im Fernsehen siehst? Nicht wirklich. Siehst du genau? Aber trotzdem gibt es Sachsen-Anhalt. Ich bin mir da nicht so sicher. Steffi, dann danke ich dir für deinen Anruf. Jo. Jo. Schade, dass du mich schon weggekommen bist. Warum? Aber dich gibt's doch praktisch auch gar nicht, Steffi. Ach, du glaubst nicht an mich, vielen Dank. Ja, nee, ich habe jetzt hier noch einfach so ein fiese, viel Programm. Ich muss ja noch das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters und natürlich die wunderbare 35. Folge der Talkfunkers hier spielen. Ja. Ja? Okay, bis zum nächsten Mal. Okay, bis zum nächsten Mal, Steffi. Ciao. Tschüss. So, Mädels, ihr habt jetzt ein bisschen Zeit, euch noch Gedanken zu machen. Hieb- und stichfeste Argumentation. Was meinethalben die Existenz von Sachsen-Anhalt? Was die Frage, Frauen haben's besser? Was die Frage, wovon können Männer, was Frauen betrifft, beim besten Willen einfach keine Ahnung haben, betrifft? Um dann mit flotten Argumentationen hier anzurufen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Wir hören jetzt erstmal ein bisschen wunderbare Musik und danach die 35. Folge der Talkfunkers, die deren Entstehen immer wieder erklärt werden muss, weil gewissermaßen das, was man da hört, so perfekt ist, dass man ihm nicht anmerkt, wie es denn entstanden ist. Es entsteht so, David schneidet hier immer die Sendung mit, nimmt sich dann meine irgendwie für mich wahrscheinlich oft unangenehmsten Bemerkungen von mir raus und redet dann dagegen und schon entsteht ein großartiges Hörspiel, dem man nicht anhört, dass ich da nicht in irgendein Studio gegangen bin und Texte, die David geschrieben hat, vorlese, sondern dass ich das sage, was ich ohnehin immer sage und David mir gewissermaßen das Wort im Hörspiel im Munde umdreht. Vorher aber Blandine Ebinger mit dem wunderbaren, und das ist auch eine tolle Mann-Frau-Geschichte, Ursprungssong Johnny, wenn du Geburtstag hast, den kennt man ja so von Marlene Dietrich. Johnny, wenn du... Aber welche Geschichte sich dahinter verbirgt, wer Johnny eigentlich ist, davon singt Marlene nicht, davon singt Blandine Ebinger. Und danach, wie gesagt, Talk Funkers Nummer 35. In der kleinen Ponybar ist der Neger Johnny Star. Der hat wildes Blut in seiner braunen Haut. Oh! Wenn er auf der Geige spielt, wenn er mit dem Bogen zielt, hat er jede Nacht eine neue weiße Braut. Au! Oh. Denn sein Katzenblick verwirrt die Mädchen ganz und gar. Kleine weiße Hände wuschen in dem schwarzen Haar. Und die Frauen rings im Chor schauen verklärt zu ihm empor. Und sie singen ihm ihr Liebeslied ins Ohr. Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast für eine Nacht. Johnny, ich träum so viel von dir, ach komm doch mal zu mir, nachmittags um halb vier. Ach Johnny, wenn du Geburtstag hast und mich dein Arm umfasst in einer Nacht, ach du, Johnny, dann denk ich noch zuletzt, wenn du doch jede Nacht Geburtstag hättest. In der kleinen Ponybar, wo der Neger Johnny Star eines Abends saß, ein süßes kleines Ding, oh. Bis zum Stupsnäschen verklärt, hat sie auf sein Spiel gehört, sprach kein Wort und gab ihm heimlich einen Wink. Und er sah ihr Leibchen weiß und zart wie Porzellan. Und da hat der Mohr dann seine Schuldigkeit getan. Und sie war sein scheues Lamm, seufzte nachts nur dann und wann. Och, wie stark ist doch der wilde Negerstamm. Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast für eine Nacht. Johnny, ich träum so viel von dir, ach komm halt schnell zu mir, nachmittags um halb vier. Ach Johnny, wenn du Geburtstag hast und mich dein Arm umfasst in einer Nacht. Johnny, dann denk ich noch zuletzt, wenn du doch jede Nacht Geburtstag hättest. In der kleinen Ponybar ist nicht mehr der Johnny Star. Eines schönen Tages war er durchgebrannt. Oh, ließ in tausendfachem Schmerz manches ungeknickte Herz, manches Mündchen, manche kleine weiße Hand. Oh. Nur das kleine Mädi, das sein letztes Liebchen war, geht von Zeit zu Zeit vergeblich in die Ponybar. Doch ein Pfand sie bei sich trägt, das sich unterm Herzen regt, und sie singt, wenn sie sich nachts ins Bettchen legt. Johnny, wenn du Geburtstag hast, du süße kleine Last der Liebesnacht. Johnny, ich träum so viel von dir. Ach, komm doch bald zu mir, die Mutti wartet hier. Johnny, wenn du Geburtstag hast, dein Ärmchen mich umfasst in einer Nacht. Ach, Johnny, dann denk ich an Papa, doch der ist unten weit in Afrika. Oh. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Geschichte einer Band. 35. Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich komme aus dem großartigen Berlin und bin ein alter Kumpel von Jürgen Kuttner, den ihr sicher alle kennt. Das ist ein wirklich großartiger Typ und wir hatten schon eine Menge Spaß miteinander. Zum Beispiel mit unserer neuen Band The Talk Funkers, die wir letztes Jahr erst zusammen mit unserem großartigen Freund Bernd gegründet hatten. Irgendwann überlegten wir uns so aus einer Laune heraus, vielleicht mal in den sagenumwogenen Irak zu touren, was wir auch kurzerhand taten. Und nun war es endlich soweit. Gerade noch die blühenden Landschaften des nördlichen Irak unter uns und schon landeten wir mit unserem Tramp-Helikopter im absolut großartigen Bagdad. Und der Flughafen hatte so einiges zu bieten. Zum Beispiel eine deutsch sprechende, Rauchwaren verkaufende Kurde namens Leila, mit der sich Jürgen sofort angeregt unterhielt. Ja, aber viele vergessen ja immer, dass es Kurden gibt und so. Und das will ich jetzt nur nochmal in Erinnerung. Aber das weiß man im Grunde in Deutschland, weil man Karl May gelesen hat. Ja, das aber, nee, ja, das gute Buch. Ja. Entschuldigung, darf ich mal unterbrechen? Ich hätte gerne eine Schachtel Lucky Strike ohne Filter. Sehr gut. Dankeschön. Hey Mann, ich glaube, die findet dich ganz gut. Aha, ehrlich? Ja. Ist ja super. Wen wundert's? Mhm. Zumal ich auch durchaus attraktive Oberarme habe. Würde ich mir jetzt aber nichts drauf einbilden. Nee. Gut. Ich finde ja meinen Kopf zu groß und meine Beine zu kurz. Na dann geht's ja. Rauchst du jetzt eigentlich eine? Hm. Ja. Na los, komm schon. Ganz schön heftig, die Luckys hier. So sieht das aus. Krass. Erstmal hier einen Schluck aus meiner Bierflasche. Genau. Wusstest du eigentlich, dass Alkohol im Irak verschreibungspflichtig ist? Das ist ja schade. Ja. Was sind denn so die schärfsten Drogen, die nicht verschreibungspflichtig sind? LSD zum Beispiel. Lysergsäure, Diethyl, geht es weiter? Diethylamid. Klingt eigentlich so, wie wenn man irgendwas und ein bisschen Säure nehmen müsste und so zusammenrühren und schwupp. Oder in den Headshop gehen müsste. Aber ist wahrscheinlich nicht so schwer, LSD herzustellen, oder? Deswegen ist es hier auch nicht verschreibungspflichtig. Und die CIA und den Pentagon haben versucht, ob das so Wahrheitsdroge ist. Und Saddam Hussein wollte LSD mal als biologischen Kampfstoff einsetzen. Aha. Weil sich ja so viele LSD-Konsumenten aus dem Fenster in den Tod stürzen. Aber ein Freund von mir hat gesagt, dass in den 70er Jahren das beste LSD aus dem Osten ja, kam. Ja, genau, 79, als Saddam an die Macht kam. Und der Westler hat sich immer voll die Birne vollgeknallt damit. Und somit gibt es gewisse Parallelen zum Ephedrin. Wofür braucht man denn Ephedrin? Eigentlich fürs Bodybuilding, aber schon vor 60.000 Jahren war es nachweislich in Heilpflanzen enthalten, die im heutigen Irak als Grabbeigabe identifiziert wurden. Welchen Effekt soll denn das haben? Keine Ahnung, ich hab's noch nicht ausprobiert. Aber Analgin hast du schon mal ausprobiert? Nee, auch nicht. Aber was machst du denn, wenn du Kopfschmerzen hast? Nämlich Ritalin. Ritalin? Ja. Ist spitze. Nanu, wer ist das denn jetzt? Hört man leider nicht. Man sieht's auch nicht. Hallo? Ich bin. Hey Mann, Bernd, was für eine Überraschung. Ach, ist das eine Freude. Wo bist du denn? Ich bin hier in der Flughafenkneipe in Bagdad. Wir sind auch auf dem Flughafen in Bagdad. Ich trinke ja schon meinen 6. Rotwein. Wir überlegen, ob wir LSD nehmen. 6 Rotwein? Ihr könnt doch einfach rüberkommen. Wo ist denn diese Kneipe? Wie heißt denn die? Weiß ich nicht so genau. Irgendwie Airport, Tralala, da findet man schon. Stimmt, so groß ist der Flughafen ja nicht. Oh, das ist das Schlimmste, oder? Was denn? Eine Stadt, die Kneipen hat, die Tralala heißen. Die ist doch zum Untergang verurteilt. Meinst du? And the Talk Funkers. Die Geschichte einer Band. Nächste Woche, nächster Teil. So, und hier geht's weiter mit dem Ladies Talk. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ah, wieder Fanny van Dunn vergessen. Wird läge jetzt näher als zu spielen. Frauen dieser Welt, ich will nur Hallo sagen. Hallo. Und da der Telefonnummer können wir hier Hallihallo zueinander sagen. Ich würde ja gerne mit euch jetzt hier so richtig so eine Vielzeit ist nicht mehr. Aber die Karten sind übrigens weg, was den Videoschnipsel-Vortrag betrifft. Wer davon, dass er möglicherweise die Eintrittskarte selber bezahlen muss, nicht abhalten lassen will, der müsste sich am Freitag so zu 21 Uhr hin in die Volksbühne begeben. Ansonsten würde ich ja gerne hier so richtig mädchentuschelmäßig mit euch mich über Sachen unterhalten, über die man eigentlich nur mit Mädchen reden kann. Es ist mir schon klar, dass, wesentliche Attribute der Mädchenhaftigkeit mir eher abgehen. Nichtsdestotrotz würde ich meine Vorlautheit, über die ich durchaus verfüge, versuchen hintanzustellen und ganz artig und freundlich zu sein und mich versuchen, wie ein Mädchen eben auch zu benehmen oder zumindest gewissermaßen das, was hier auch schon thematisiert wurde. Frauen haben es besser, weil Jungs wissen immer nicht mehr so richtig, was sie sein sollen. Macho oder Softie, Vati oder Freund, verzogenes Kind oder Handwerker, würde ich da gewissermaßen diese Identitätsschleuderei, in der ich mich ja naturgemäß auch irgendwie bewege, versuchen zu ignorieren und gewissermaßen dem Mädchen in mir Zucker geben und gerne mit euch reden über eben die Fragestellung, stimmt's, dass es Frauen besser haben? Was heißt das eigentlich in Bezug auf Männer? Warum haben es Männer, abgesehen von dieser Identitätsschleuderei, die ja vielleicht nur noch ein bisschen zu erörtern wäre, warum haben es Männer in der Beziehung schlechter? Oder eben die Frage, die mich jetzt zugegebenermaßen tendenziell eher als Mann interessiert, welche Bereiche des Mädchens, Frauseins sind einem Mann per se nicht zugänglich, selbst wenn er sich da alle Mühe gibt. Ich weiß, dass es natürlich von vornherein jetzt eine relativ problematische Situation wäre, eine Frau, die über ihre unzugänglichen Bereiche reden will, jetzt hier als einen Gesprächspartner einen Mann hätte. Das macht die Kommunikation nicht einfacher. Nichtsdestotrotz denke ich, sollten wir es vielleicht doch versuchen, hier unter dieser Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Die Nummer für Frauen, die Tacheles reden wollen, die andere Telefonnummer, die gleich wohlgeschaltet ist und bei der gewissermaßen durchaus zur Not auch Männer anrufen können, ist die des halbautomatischen Anrufbeantworters. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Da kann man eben so anrufen und irgendwann ist gewissermaßen enthoben der Aufgabe, tatsächlich etwas zur Besserung des Menschengeschlechtes, zur Aufklärung der Zuhörerschaft zu tun, sondern kann sich und seinem Reden freien Lauf lassen, hätte da die Möglichkeit, erste künstlerische Versuche vorzustellen, das als eine große Wandzeitung der Demokratie zu ergreifen und Aufrufe zu formulieren, Tagebucheintragungen zu notieren oder sagen wir mal, das, was einem irgendwie immer schon auf der Zunge lag, loszuwerden. Das wird dann alles auf ein Band aufgezeichnet, zusammengeschnitten, auch gleich wieder von David und dann in der nächsten Sendung praktisch hier auch ausgestrahlt. Man hätte dann noch den Vorteil, seine eigene Stimme endlich mal auf Radiotauglichkeit überprüfen zu können, weil man sich quasi selber anhören kann. Wir hören uns jetzt mal an den Anruf mit Band des halbautomatischen Anrufbeantworters aus der letzten Woche. Hier ist nochmal die Nummer. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Und danach dann wieder Ladies Talk. Hallo, ich bin Klirr, die klirrende Schneeflocke. Und ich fall gerade auf die Erde, auf die Straße. Und da taut es und ein Auto kommt. Und ich glaube, ich hoffe, dass ich schneller zu... Das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Lobhudelei. Da war ein Mitmensch und der sprach, ich trage keinem etwas nach. Man pries ihn an, jedoch der Grund war lediglich Gedächtnisschwund. Tagebuch eines Trinkers. Mann, hat der Typ geschmiert. Sämtliche Einträge des neuen Jahres sind unleserlich. Alternativ Tagebuch eines Tierfreundes. 1. Januar. Welch innige Beziehung. Während die Maus an der Käfiginnenseite klettert, leckt Kater Whisky ihr von draußen zärtlich über Pfötchen und Maul. Bin gerührt. Kann es zum neuen Jahr ein friedvolleres Bild geben? 4. Januar. Vor 2 Stunden saß Kater Whisky mit blutverschmierter Nase vor Mausis Käfig. Wirkte seelisch angeschlagen. Seitdem frisst er das Lametta vom Baum. Mausi tut im Käfig völlig unschuldig. 6. Januar. Habe restliches Lametta von den oberen Ästen gesammelt und es mit Katzenfutter gemischt. Hoffe, dass es so länger reicht. 12. Januar. Kater Whisky zieht langen Lamettafaden hinter sich her. Angefangenes. Der Mensch mit seinem ersten Schrei ruft er der Welt zu, nun sei nett. Die aber grinst, wohl an, es sei, und steckt ihn in ein Gitterbett. Der Wecker. Alles Abwesende kann auch anwesend sein. Ich rufe also gar nicht an. Bei meiner Arbeit, fein. Ja, hallo Anrufbeantworter. Ich habe da eine Information für die Dame, die auch auf den Anrufbeantworter gesprochen hat und das Hörspiel auf Kassette mit Hologramm haben will. Das ist ganz einfach. Du lädst dir einfach das Hörspiel auf Kuttners Seite und dann kannst du dir auch noch das Autogramm laden und das druckst du dir aus und klebst du das auf die Kassette und dann überspielst du das MP3-Hörspiel auf die Kassette und schon bist du glücklich. Und Birne, Alter, das heißt Kuttner and the Talk Funkers und nicht Talk Fighters, du Vollhoschi. Pappalapapp! Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Ja, hallo Kuttner, hier ist Lukas und ich hatte schon Angst, du würdest mir verbieten, jetzt auch noch den halbautomatischen Anruf Beantworter anzurufen. Ich wollte noch mal ein Lied vorspielen. Allerdings nicht das, was Toni wollte, sondern ich spiele Worte finden. Okay. Dankeschön und Kuttner, du tust mir leid. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Thank you.

Wem gehört euer UFO? Gut. Und wem soll ich die Rechnung schicken? Gut. Ich schicke sie Ihnen. Guten Flug. Wem? Wem? Wem? Wem gehört euer UFO? Wem? Wem? Wem gehört euer UFO? Gut. Und wem soll ich die Rechnung schicken? Wem? Wem? Wem? Wem? Wem gehört euer UFO? Wem gehört euer UFO? Gut. Ich schicke sie Ihnen. Guten Flug. Dedicated to my very best friends, Uschi Welter from Berlin, Carola Gresslin from the Black Forest, Ksenia Pradish from Yugoslavia, Gabriela Mazzona from Italy, Jenny Capitain from Paris, and Fofia Dretagis from Athens. I was 5 and she was 6. We rode on horses made of sticks. I wore black and she wore white. She would always win the fight. Bang, bang, she shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. We grow up, I call her mine. She would always laugh and say, remember when we used to play. Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shot her down. Now she's gone, I don't know why. And still this day sometimes I cry. She didn't even say goodbye. She didn't take the time to lie. Bang, bang, she shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Music played and people sang. Just for me the church bell rang. Now she's gone, I don't know why. Still this day sometimes I cry. She didn't even say goodbye. She didn't take the time to lie. Bang, bang, she shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. You see, buzz, buzz, buzz goes the honeybee. Tweedly, tweedly, tweed goes the bird. But the sound of your little voice, darling, that's the sweetest sound I've ever heard. I say, buzz, buzz, buzz. goes the honeybee, while tweedly-tweedly-twee goes the bird. Buzz, buzz, buzz goes the honeybee, but tweedly-tweedly-twee goes the bird. Let's go out into the clover now. Here we are, up in Maine with the grass growing. And buzz, buzz, buzz goes the honeybee, and tweedly-tweedly-twee goes the bird. But the sound of your little voice is sweeter. It's the sweetest sound I've ever heard. Well, I love to be out here in the springtime with the birds and the bees. Bees sing good, the birds sing good, but they're not like you for me. And buzz, buzz, buzz goes the honeybee, and tweedly, tweedly, tweed goes the bird. But the sound of your little voice, darling, that's the sweetest sound I've ever heard. Tell a modern love. Buzz, buzz, buzz. That's what the honeybee does. Tweedly, diddly, dee. You know, the bird does that, roughly. Buzz, buzz, buzz goes the honeybee, and tweedly, diddly, dee goes the bird, and buzz, buzz, buzz goes the honeybee, tweedly, diddly, dee goes the bird. Buzz, buzz, buzz goes nature's honeybee, while tweedly, diddly, dee goes the bird. But I love your voice even more. Thank you. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. We'll be right back. Mittwochmorgen, 1 Uhr. Fritz, Fritz, Fritz. Night Flight. Herzlich willkommen, sagt die Niemeyerin.